Von einem Snob trennten Churchill Welten, wie Lord Hales, der als junger Mann in Churchills Dienste getreten war, Martin Gilbert anvertraute. Er hatte überhaupt kein Klassenbewusstsein. Churchill war viel zu humorvoll, auch gegenüber sich selbst, um solchen Allüren zu verfallen. Gewiss hatte er Launen, wenn er sich in seiner explosiven Kreativität gestört wähnte, aber nachtragend war er nie. Dabei wurde er umsorgt und verwöhnt. Sein bester Freund, Frederick Edwin Smith, der spätere Earl of Birkenhead, prägte das Beaumont: »Winston ist ein Mann von einfachem Geschmack. Er ist immer bereit, sich bei allem nur mit dem Besten abzugeben.« Mit Blick auf seine politischen Ansichten konnte man das nicht unbedingt behaupten. Seine Essays und Zeitungsartikel verraten keine immer nur eindeutige Linie. Tiefe Überzeugungen stehen neben Vorurteilen, Ambition neben Großmut, spielerischer Übermut neben situationsgerechtem Ernst. Geoffrey Best beschreibt den Churchill von damals treffend als privilegierten Exzentriker. Zu welchen Wechseln in seinen Positionen die jeweiligen Umstände ihn brachten, lässt sich am besten an zwei berühmten Beispielen illustrieren: seinen Ansichten zu Mussolini und zur Sowjetunion. Schon als Schatzkanzler hatte Churchill Mussolini 1927 in Rom zweimal bei gesellschaftlichen Anlässen getroffen. »Wäre ich Italiener«, so schmeichelte er dem Duce, »ich wäre ganz gewiss ebenfalls aus ganzem Herzen von Anfang bis zum Ende auf Ihrer Seite gewesen, in Ihrem triumphalen Kampf gegen die bestialischen Begierden und Leidenschaften des Leninismus. Italien zeigt uns, dass es einen Weg gegen subversive Kräfte gibt, auf den sich unter der richtigen Führung die Massen versammeln lassen, in dem Willen, die Ehre und die Stabilität einer zivilisierten Gesellschaft zu verteidigen. Italien zeigt uns das richtige Gegenmittel zum russischen Gift.« Tatsächlich beschrieb die Linksintellektuelle Beatrice Webb Churchill in den 20er Jahren als eine Art britischen Mussolini, der ihrer Meinung nach auch auf der Insel eine dem Faschismus ähnliche Ordnung befürworte. Auch Präsident Roosevelt war von Mussolini, diesem bewundernswerten italienischen Gentleman, beeindruckt und unternahm manche von dessen Ideen für seinen New Deal. Churchill pries Mussolini noch 1933 als den größten Gesetzgeber unter den Menschen, als römisches Genie und potenziellen Bundesgenossen der westlichen Demokratien. Nach dem Hoare-Laval-Pakt von Ende 1935, in dem Großbritannien und Frankreich Mussolinis Eroberungen in Abessinien, dem heutigen Äthiopien, hinzunehmen bereit waren, sah man Churchill allerdings zerrissen zwischen seiner Ablehnung von Aggression und dem Wunsch nach freundlichen Beziehungen zu Italien als einem Gegengewicht zu Hitler-Deutschland. Noch deutlicher war sein Meinungswandel gegenüber der Sowjetunion. Ein letztes Mal hörte man ihn im Mai 1931 im Stil seiner langen antibolschewistischen Kampagne auf einer öffentlichen Versammlung reden. Damals protestierte er gegen die sowjetischen Arbeitslager. Mit Hitlers Aufstieg verstummte diese Stimme. Und kein Wort findet sich bei Churchill zur Kollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion, den 10 Millionen geopferten Kulaken oder den stalinschen Säuberungen. Es dominierte von nun an die Fixierung auf den Nazismus. Eine wichtige Quelle für diesen Punkt in Churchills Biografie sind die Memoiren von Iwan Majski, Moskaus Botschafter in London von 1932 bis 1943, mit dem Churchill seit 1934 vertrauliche Kontakte pflegte. Laut Majski sagte Churchill bei ihrem ersten Treffen im Juli 1934, »Das britische Empire ist für mich das A und O. Was für das Empire gut ist, ist auch für mich gut. Was für das Empire schlecht ist, ist auch für mich schlecht. 1919 glaubte ich, Ihr Land stelle die größte Gefahr für das Empire dar und war deshalb ein Gegner Ihres Landes. Jetzt bin ich der Ansicht, dass Deutschland die größte Gefahr für das Empire ist. Warum sollten wir uns im Kampf gegen den gemeinsamen Feind nicht zusammentun?« 4 Jahre später, am 29. März, wiederholt Churchill diesen Gedanken im Gespräch mit Majski. Heute geht die größte Gefahr für das britische Weltreich vom deutschen Narzissmus mit seiner Idee der Welthegemonie Berlins aus. Deswegen bekämpfe ich gegenwärtig Hitler mit aller mir zu Gebote stehenden Macht. Sollte die Gefahr des Faschismus für das britische Weltreich verschwinden und erneut eine Bedrohung seitens des Kommunismus entstehen, dann würde ich, das sage ich absolut offen, erneut gegen sie kämpfen. Aber in absehbarer Zukunft und sicherlich bis zum Ende meines Lebens kann ich eine solche Situation nicht erkennen. Für diese Zeit haben wir und sie den gleichen Weg. Der Kampf gegen Hitler verdrängte in Churchills Denken vieles andere. So weit, dass er selbst die Volksfrontregierung Leon Blums, die im Mai 1936 in Paris an die Macht kam, begrüßte. Er suchte Verbündete gegen Deutschland und rückte aus diesem Grund auch 1938 von Franco ab, als er zu fürchten begann, mit dem Sieg des Caudillo könnte Spanien verstärkt unter den Einfluss Hitlers geraten. Vom Mainstream der Konservativen unterschied sich Churchill vor allem darin, dass er nicht bereit war, Hitler kleinzureden im Lichte der größeren bolschewistischen Gefahr, die man damals allgemein als solche empfand. Im Gegenteil. Churchill regte bereits 1937 ein Bündnis aller von Deutschland bedrohten Staaten mit der Sowjetunion an, unter der Ägide des Völkerbundes. Selbst in seiner eigenen Partei machte bald das Endive vom Kriegstreiber Churchill die Runde. So ein altes Problem holte ihn ein, dass er die Dinge oft übertrieben darstellte und das in seiner literarisch farbigen Sprache, deren Attraktivität sich abzunutzen begann. Was in Buchform weiterhin hohe Auflagen erzielte, klang als öffentliche Rede oft leicht antiquiert. Sein Sinn für Dramatik, das Schauspielerische in ihm, überstieg die Bereitschaft des Publikums, ihm zuzuhören. »Ach, dieser Churchill-Schlager«, meinte ein Tory-Abgeordneter einmal nach einer von Churchills Unterhausvorstellungen im Gespräch mit der amerikanischen Journalistin Virginia Coles, die 1953 davon in ihrer Biografie »Winston Churchill, The Era and the Man« erzählte. »Er liebt es, mit dem Säbel zu rasseln, und er macht das ganz ausgezeichnet. Aber man muss es immer mit einem Körnchen Salz nehmen.« Mit dem Säbel rasselte Churchill in den 30er Jahren zunächst vor allem in der Indienfrage, gleich zum Auftakt des Jahrzehnts, womit er viel politischen Kredit verspielte und seine Warnungen vor Hitler stark entwertete. Das Ziel der britischen Politik, Indien den Status eines Dominion zu gewähren, also die Entlassung in die Selbstverwaltung bei weiterer Loyalität zur britischen Krone, konnte und wollte er nicht mittragen. Daher trat er im Januar 1931 unter Protest aus dem konservativen Schattenkabinett aus. Lord Irwin, Englands Statthalter in Indien, schrieb an einen Vertrauten Baldwins, er entdecke bei Churchill die alten, besitzergreifenden Instinkte. Aber mit der Idee des Empire ist es vorbei. Nicht so für Churchill. Als Irwin sich 1931 in Delhi im vizeköniglichen Palast mit Gandhi traf, leistete Churchill sich einen Ausrutscher, der unter den rhetorischen Entgleisungen, zu denen die politische Leidenschaft ihn verführen konnte, als eine der größten gilt. In Indien ist sie bis heute nicht vergessen. »Es ist beunruhigend, ja abscheulich, Mr. Gandhi halbnackt die Stufen zum Palast des Vizekönigs emporsteigen und mit dem Vertreter des Königs und Kaisers auf gleichberechtigter Basis verhandeln zu sehen. Ein aufsässiger Rechtsanwalt, der nun den Fakir gibt, wie man sie im Osten kennt, während er weiterhin die Kampagne des zivilen Ungehorsams organisiert und leitet.« Im März 1933 druckte der Daily Herald eine Karikatur, die Churchill als SS-Mann zeigt, wie er ein Pamphlet in der Hand hält. »Gedanken über Gandhi« von Adolf Churchill. Churchills Beschreibung der nationalistischen Anführer in Indien als böse, übelwollende Brahmanen, denen es in den Fingern juckt, nach der riesigen Beute aus einem verfallenden Empire zu greifen, war nicht dazu geeignet, seine Anklagen gegen das genuin Böse des Nationalsozialismus glaubhaft zu machen. Durch die Übertreibung seiner sprachlichen Bilder entwertete er die Währung der politischen Alarmrhetorik. Hatte er vor, Baldwin von der Spitze zu verdrängen? Dem egomanen Churchill traute man alles zu. So verstärkte sich das Kopfschütteln über einen Mann, der wie mit der Streubüchse in diese und jene Richtung feuerte, unter Vernachlässigung der rationalen Abwägung des Schadens, den er damit seiner eigenen Glaubwürdigkeit zufügte. So verhielt er sich auch in der Krise der Monarchie im Jahr 1936, als er sich entschieden auf die Seite Edwards des VIII. Stellte und diesen für den Thron zu retten versuchte, obwohl alles darauf hinwies, dass der König nie auf seine Liebe zu der zweimal geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson verzichten würde. Churchill, Monarchist durch und durch, bestritt in dieser Kontroverse dem Unterhaus und der Regierung das Recht, den Wünschen des Staatsoberhaupts und seien diese verfassungsmäßig noch so bedenklich, in den Weg zu treten. Man verdächtigte ihn, einer Königspartei das Wort zu reden und damit erst recht eine Staatskrise heraufzubeschwören. Als er am 7. Dezember 1936 seine Position im Unterhaus darzulegen versuchte, wurde er förmlich niedergebrüllt. Erniedrigt und erschüttert über diese Abfuhr verließ Churchill die Kammer. Ungewiss, welche Rolle er fürderhin in der britischen Politik würde spielen können. Frieden oder Krieg? München, Hauptstadt der Nichtbegegnung. Zweimal vor 1940 wären sich Churchill und Hitler fast begegnet. 1915-16 an der Front in Flandern und 1932 in einem Münchner Hotel. Anfang 1916 lag Churchill mit den 6. Royal Scots Fusiliers nahe dem Wald von Plough Street westlich des belgischen Kortrijk. 3 Kilometer davon entfernt lag ihm der gefreite Adolf Hitler gegenüber. Eine Ordonnanz im 16. Bayerischen Infanterieregiment, ein Meldegänger zwischen seinem Regimentsstab und den Stäben der Bataillone, mit geringem Abstand zur Hauptkampflinie der Westfront. In der Todeslotterie, die wahllos Hekatomben verschlang, blieben beide verschont, obwohl sie Risiken nicht scheuten. Das zweite Mal wurden Bedacht und Planung in die Chance einer Begegnung investiert. Es war der August 1932. Churchill befand sich zu der Zeit auf Erkundungsreise zu den Schlachtfeldern der Feldzüge Marlboroughs in den Niederlanden und Deutschland. Im Juli hatte Churchills Sohn Randolph als Berichterstatter für den Londoner Sunday Graphic den Wahlkampf in Deutschland beobachtet, aus dem die Nationalsozialisten mit 37,3% der Stimmen als größte Partei im Reichstag hervorgingen. Randolph war mehrmals in der Maschine Hitlers mitgeflogen, was von dem für die Auslandspresse Verantwortlichen Ernst Putzi Hanfstengel arrangiert worden war. Und beide waren der Meinung, der beinahe einwöchige Aufenthalt Winston Churchills in München im August müsste eigentlich die ideale Gelegenheit bieten, dass Hitler und Churchill sich kennenlernten. Die Churchillsche Besuchergruppe, zu der Clementine, Randolph, die Tochter Sarah, Lord Camrose, der Verleger des Daily Telegraph, sowie Frederick Lindemann, Churchills wissenschaftlicher Berater, gehörten, trafen sich im Hotel mit Hanfstengel zur Vorbesprechung. Churchill hatte sich, wie er in seiner Geschichte des Zweiten Weltkriegs schrieb, immer gewünscht, dass England, Deutschland und Frankreich befreundet sein sollten. Im Laufe des Vorgesprächs aber äußerte er sich kritisch über Hitlers Antisemitismus. Was habe es für einen Sinn, einen Menschen einfach wegen seiner Geburt zu befehden? Hanfstengel muss diese Worte Hitler zugetragen haben, dem darüber die Lust, wenn er sie je verspürte, zu einem Treffen mit Churchill abhanden kam. Schlecht gelaunt und mit Akten beschäftigt, bei denen er nicht gestört werden wollte, raunzte er den Presseadlatus, der dies später in seinen Erinnerungen berichtete, an: Was soll dabei herausschauen? Worüber soll ich denn mit diesem Churchill überhaupt reden? Hanfstengel: Aber Herr Hitler, mit keinem Menschen der Welt ist so leicht zu reden wie mit ihm. Kunst, Politik, Architektur, worüber Sie immer wollen. Churchill ist einer der einflussreichsten Männer in England. Und eines Tages bestimmt wieder in der Regierung. Sie müssen ihn unbedingt sehen. Umsonst. Hitler blieb stur, fährt Hanfstengel fort, und brachte 1000 Einwände vor. Wie immer, wenn ihm die Begegnung mit einer profilierten Persönlichkeit bevorstand, der er sich nicht gewachsen fühlte. In solchen Fällen wurde der unsichere Kleinbürger in ihm spürbar, der Mann, der seiner selbst nur sicher war, wenn es galt, eine tausendköpfige Menge in seinen Bann zu ziehen. Churchill und Hitler nehmen Maß. Zu Deutschland hatte Churchill lange Zeit über eine aus Hochachtung und Halbwissen gemischte Beziehung, geprägt durch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges und Eindrücke, die er davor als Beobachter bei zwei kaiserlichen Manövern gesammelt hatte, 1909 und 1913. Ein Erbe der Gedankenwelt des romantischen Rittertums ließ er es nie an Anerkennung für den Gegner fehlen, gegen den er gekämpft hatte. Berühmt wurde seine Bilanz des deutschen militärischen Einsatzes im Ersten Weltkrieg, die er in The World Crisis zog. Die wuchtigen Worte dieser Passage lesen sich wie ein fröstelndes Kompliment an eine überragende Leistung. In der Sphäre von militärischer Kraft verzeichnet die Spur der Menschheit nichts, was der Eruption des deutschen Vulkans gleichkäme. 4 Jahre lang bot Deutschland den 5 Erdteilen, zu Land, zu Wasser und in der Luft kämpfend, die Stirn. Die deutschen Heere griffen auf jedem Kriegsschauplatz erfolgreich ein, standen überall auf erobertem Boden und fügten ihren Feinden mehr als den doppelten Blutverlust zu, den sie selbst erlitten. Um ihre Stärke zu brechen, ihr wütendes Toben zu zähmen, war es nötig, all die größten Nationen der Menschheit gegen sie ins Feld zu führen. Überwältigende Völkerzahl, unbegrenzte Hilfsmittel, unermessliche Opfer, die Seeblockade vermochten 50 Monate lang nichts gegen sie auszurichten. Kleine Staaten wurden niedergetrampelt und nahezu 20 Millionen Menschen gingen zugrunde, ehe das Schwert der fürchterlichen Hand entwunden werden konnte. Fürwahr, ihr Deutschen, für die Geschichte reicht das aus. Dass es nicht ausreichte, konnte der Autor, der dies 1927 schrieb, noch nicht wissen. Doch beschlichen ihn Ahnungen, so 1924 in dem hier mehrfach zitierten Zeitschriften-Essay »Sollen wir alle gemeinsam Selbstmord begehen?« Dem stellte er 1930 einen Aufsatz über Wilhelm II., »The Ex-Kaiser«, zur Seite, den er später in die Essaysammlung »Große Zeitgenossen« aufnahm. Darin findet sich dieses Psychogramm des deutschen Charakters. Auf den Deutschen ruht eine immense Verantwortung für ihre Unterwürfigkeit unter den barbarischen Gedanken der Autokratie. Dies ist die Hauptbeschwerde der Geschichte gegen sie, dass sie trotz ihrer Intelligenz und ihres Mutes die Macht anbeten und sich an der Nase herumführen lassen. Im Grunde blickte Churchill lange vor Hitler mit besorgten Augen nach Deutschland. Doch als die NSDAP in der Reichstagswahl vom September 1930 auf 18,3% der Stimmen hochschnellte, eine Steigerung um 15,7% seit 1928, war er alarmiert genug, um in der deutschen Botschaft in London um ein Gespräch mit dem Geschäftsträger Prinz Otto von Bismarck zu ersuchen, einem Enkel des großen Kanzlers. Churchill trug ihm seine Sorgen über Hitlers Partei vor. Diese sei verantwortlich für die Verschlechterung der auswärtigen Beziehungen Deutschlands in der letzten Zeit. Laut dem Gesprächsprotokoll, das Bismarck anschließend an die Berliner Zentrale schickte, war Churchill überzeugt, dass Hitler oder seine Gefolgsleute bei erster Gelegenheit zu den Waffen greifen würden. Seit dieser Zeit hatte Churchill die deutschen Entwicklungen immer auf seinem Radarschirm. Schon nach der Rückkehr von seiner Reise zu den Schlachtfeldern Marlboroughs greift er im Oktober 1932 vor dem Unterhaus Passagen aus dem Essay von 1924 wieder auf und stellt sie in größeren Zusammenhang. Jetzt verlangen die Deutschen Parität in der Rüstung. Möge doch die Regierung seiner Majestät sich nicht täuschen lassen, dass alles, was Deutschland erbittet, Parität sei. Diese Scharen stämmiger, teutonischer Jugend, wie sie durch die Straßen Deutschlands marschieren, mit der Glut des Verlangens in ihren Augen für das Vaterland zu leiden, glauben Sie mir, sie werden, wenn sie erst einmal die Waffen haben, als nächstes die Rückkehr der verlorenen Territorien verlangen. Am 23. März 1933 zwei Monate nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, kommt Churchill vor dem Parlament auf das Thema zurück, zeigt sich beunruhigt über den tumultuarischen Ausbruch von Wildheit und kriegerischem Geist und die Verfolgung einer großen Zahl von Menschen allein aufgrund ihrer Rasse. Seine Bestürzung über diese Vorkommnisse, in einer der begabtesten Nationen der Welt gelehrt und wissenschaftlich respekteinflößend, ist grenzenlos. Churchill vertrat nun die These, dass die Sieger erst abrüsten dürften, wenn die Beschwerden des Besiegten nicht mehr auf der Agenda stünden. Davor könne es keine Waffengleichheit geben, da sie das ungestillte deutsche Verlangen nur ermuntern würde. Sein größtes Handicap neben dem Ansehensverlust, den er mit seiner überzogenen Kampagne in der Indienfrage erlitten hatte, war der durchgehende Pazifismus in allen Schichten der Gesellschaft. Der Horror des letzten Krieges war noch längst nicht abgebaut und nie wieder Krieg die Grundmelodie. Ein sprechendes Beispiel lieferte die Debatte der Oxford Union, des angesehenen universitären Debattierclubs vom 9. Februar 1933 über das Thema, dass dieses Haus unter keinen Umständen für seinen König und sein Land kämpfen wird. Der Antrag wurde nach stürmischer Aussprache mit 275 zu 153 Stimmen angenommen. Churchill äußerte sich im Unterhaus empört. Man könne förmlich sehen, wie verächtlich die Lippen junger Männer in Deutschland, Italien oder Frankreich sich kräuseln, wenn sie die Botschaft lesen, die die Universität Oxford im Namen der Jugend Englands aussendet. Doch je kriegerischer Churchills Argumente, desto weniger hörte man ihm zu. Im Monat der deutschen Wiederbesetzung des entmilitarisierten Rheinlands im März 1936 notierte sich Harold Nicholson in seinem Tagebuch im Anschluss an eine Debatte im Parlament: Die Stimmung im Unterhaus ist schrecklich pro-deutsch. Das heißt, man fürchtet sich vor einem Krieg. Viel zur pazifistischen Wetterlage trugen auch die Antikriegsbücher jener Jahre bei. Etwa Robert Graves mit Goodbye to All That, Edmund Blunden mit Undertones of War oder Siegfried Sassoon mit Memoirs of a Fox Hunting Man und Memoirs of an Infantry Officer. Alle diese Bücher erschienen ungefähr zeitgleich mit Erich Maria Remarques flammender Anklage von 1929 Im Westen nichts Neues. Selbst Anhänger Churchills in den Medien, etwa die Blätter der Express-Gruppe von Lord Beaverbrook, predigten einen pazifistischen Isolationismus. Darauf antwortete Churchill mit klassischem Sarkasmus. »Es spreche viel für eine solche Politik«, sagte er, »wenn wir es nur schafften, das Vereinigte Königreich 1500 Meilen weit in den Atlantik abschleppen zu lassen.« Dennoch blieb ein deutlicher Zug von Unentschiedenheit in seinen öffentlichen Äußerungen lange erkennbar. Wie auch nicht, ist es verwunderlich, dass auch Churchill sich von Zeit zu Zeit der Hoffnung öffnete, um das Vorurteil aufzubrechen, er lechze nur nach einer neuen Weltkrise? Als bestes Beispiel dafür gilt sein aufsehenerregender Aufsatz in dem Londoner Monatsmagazin Strand vom Oktober 1935, »The Truth About Hitler«, »Die Wahrheit über Hitler«, in dem er wie ein politischer Notar die Bilanz des Für und Wider zu Hitler zog. Auch diesen Text nahm er in seine zwei Jahre später erscheinende Sammlung »Große Zeitgenossen« auf, unter dem veränderten Titel »Hitler's Choice« – »Hitler hat die Wahl«. Offensichtlich hatte er keine Bedenken, dass die positiven Seiten, die er darin dem Diktator abgewann, seine Warnungen vor ihm unterminieren könnten. Es war ihm unmöglich und würde es immer bleiben, hinter Hitlers Wüten das bedeutsame Land zu vergessen, dem seit langem seine Hochachtung galt. In dem Aufsatz beschreibt Churchill den Führer als ein Mystery, ein Geheimnis, aber doch auch als den Mann, welcher der großen germanischen Nation ihre Ehre und ihren Seelenfrieden zurückgeschenkt und sie sicher, hilfsbereit und stark in den Kreis der europäischen Familie zurückgeführt hat. In einer Passage von ihm eigener Bildlichkeit schildert er, wie unentschieden die Zeitgeschichte vor dem Phänomen Hitler stehe. Die Zukunft wird entscheiden, ob Hitler als Monster oder als Held in die Geschichte eingehen kann. Davon wird abhängen, ob er in der Walhalla neben Perikles, Augustus und Washington stehen wird oder im Inferno der Verachtungswürdigkeit neben Attila und Tamerlan. Es mag genügen, festzustellen, dass im Augenblick beide Möglichkeiten offenstehen. In der nachgedruckten Fassung von 1937 strich Churchill den Passus über die Walhalla und das Inferno und beließ es bei dem allgemeinen Signal, mit dem sein Aufsatz beginnt. Es ist nicht möglich, ein gerechtes Urteil über eine öffentliche Figur von so enormen Dimensionen wie Adolf Hitler zu fällen, ehe nicht sein Leben als Ganzes vor uns liegt. Die Geschichte ist voller Beispiele von Männern, die mit harten, grimmigen, selbst fürchterlichen Methoden an die Macht kamen und dann doch, wenn ihre Spur als Ganze erkennbar geworden war, für große Figuren gehalten wurden, deren Leben die Geschichte der Menschheit bereichert hat. So mag es auch mit Hitler gehen. Respektvoll erinnert er an Hitlers Weg und wie Deutschland, als er begann, niedergestreckt von den Alliierten lag. Dem lässt er eine Prophetie folgen, wie sie in jenen Jahren nur Churchill zu formulieren fähig war. Es kann gut sein, dass Hitler noch den Tag erlebt, wo das, was von Europa übrig ist, niedergestreckt vor Deutschland liegt. Berlin entrüstete sich über diese unerhörte Verleumdung durch den Ex-Minister Churchill. Die Botschaft in London wurde zu einer entsprechenden Demarche angewiesen, die Verbreitung des Strand-Magazins in Deutschland verboten. Churchill ließ den Text, wie wir sahen, dennoch zwei Jahre später erneut erscheinen, während er nicht müde wurde, vor der Wiederaufrüstung Deutschlands zu warnen und seiner Vorstellungskraft das Äußerste abzuverlangen, um bei den Entwicklungen in Deutschland doch noch Gründe für leisen Optimismus zu finden. Den trägt er zum letzten Mal in einem Beitrag für den Evening Standard vor, am 17. September 1937 unter der Überschrift »Friendship with Germany«. 1937 war ein im Allgemeinen ruhiges Jahr. Manche Wogen schienen sich zu glätten. Nur wurmte es Churchill, dass Goebbels und seine Kohorten ihn weiterhin als Feind Deutschlands verunglimpften. »Diese Bezeichnung ist völlig falsch«, beginnt er seinen Artikel, um dann aufzuzählen, was er in seinem Leben alles für die friedlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern unternommen habe. Jedermann würde auf die Frage, ob England die ausgestreckte Hand der Freundschaft mit den Deutschen ergreifen würde, selbstverständlich mit Ja antworten, auch wenn wir nicht vorgeben können, eure neuen Institutionen zu mögen. Wir haben uns vor langer Zeit schon von rassistischer und religiöser Intoleranz befreit. Was aber weiter, fragt Churchill. Muss England irgendetwas Besonderes zum Beweis seiner Freundschaft anbieten? Drei Dinge schließt er kategorisch aus. Man werde Deutschland nicht finanziell unterstützen, solange es jährlich Abermillionen in seine Rüstung stecke. Auch könne man keine Kolonien gegen den Willen der dort Lebenden aushändigen. Am wichtigsten ist für Churchill und sollte es für die Weltpolitik werden, der dritte Punkt. Keine Garantie für Deutschland, dass es, wenn es nur Frankreich und Großbritannien in Ruhe lasse, mit den Völkern im Zentrum und im Südosten Europas tun könne, was es wolle. Dann aber fällt ein Satz, der konträr zu den Cassandra-Rufen Churchills in jenen Jahren steht. Man mag Hitlers System nicht mögen und dennoch seine patriotische Leistung bewundern. Wenn unser Land einmal geschlagen wäre, hoffe ich doch, wir würden einen ähnlich unbezwingbaren Champion finden, der unseren Mut wieder aufrichten und uns zurück auf den uns zustehenden Platz unter den Nationen führen würde. Wir müssen bei Churchill dazulernen. Nichts Menschliches war ihm fremd. Selbst nicht die Anerkennung der Leistung eines ihm bald tief verhassten Menschen auf einem präzise markierten Feld. Churchills Denken war nie eindimensional. Und wenn man ihm nur Gradlinigkeit unterstellt, versagt man ihm die Komplexität seines Charakters, seine Widersprüche, die immer wieder fesseln. Erst 1940 fielen diese Widersprüche mit Blick auf Hitler schließlich fort. Und Churchill wurde mit sich, seinem Land und dem historischen Augenblick eins. 1937 war dieser Punkt noch nicht erreicht, konnten sich Prinzip und Opportunität in seiner Brust noch unvereint gegenüberstehen. Erstaunt las man zum Beispiel am 15. Oktober des Jahres im Evening Standard, es sei jetzt nicht die Zeit, Gefahren übertrieben auszumalen. Im Gegenteil, wir müssen uns mutig auf sie einstellen. Trotz der Risiken, die mit Prophezeiungen einhergehen, erkläre ich meine Überzeugung, dass ein größerer Krieg nicht bevorsteht. Und eine gute Chance besteht, dass ein solcher in unserer Lebenszeit nicht stattfinden wird. Die Leser konnten nicht wissen, was Churchill in einer Unterredung mit Joachim von Ribbentrop in der deutschen Botschaft kurz zuvor erfahren hatte und was er erst im ersten Band seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges enthüllen sollte. Es war eine Unterredung über Krieg und Frieden gewesen. Und was der Botschafter Ribbentrop damals Churchill anvertraute, lief genau auf die große Wahrscheinlichkeit eines neuen Krieges hinaus, die Churchill im Evening Standard unter der Überschrift »Krieg steht nicht bevor« bestritt. Vermutlich wollte er nicht erneut in lauten Alarm verfallen, um dem Hauptvorwurf gegen ihn in diesen Jahren keine neue Nahrung zu geben. Dabei wäre Alarm diesmal mehr als gerechtfertigt gewesen. Unter einer großen Weltkarte in den Räumen der Botschaft trumpfte der Botschafter damals in einem seiner beliebten Monologe machtpolitisch auf. Der Kern von Ribbentrops Äußerungen war, dass Deutschland die Freundschaft mit England erstrebe und gleichsam die Wache für die Sicherheit des britischen Empire übernehmen wolle. Deutschland müsse für seine wachsende Bevölkerung Lebensraum haben, so lesen wir bei Churchill. Weißrussland und die Ukraine seien für die künftige Existenz Großdeutschlands mit seinen 70 Millionen Einwohnern unentbehrlich. Von der britischen Völkergemeinschaft und dem Empire verlange man nur, dass sie sich nicht einmischten. Churchill hielt dagegen, nach seiner Überzeugung werde die britische Regierung nicht einwilligen, Deutschland im Osten Europas freie Hand zu lassen. Wir standen gerade vor der Landkarte, als ich dies sagte. Ribbentrop wandte sich schroff von mir ab. In diesem Fall ist der Krieg unvermeidlich. Es gibt keinen Ausweg. Der Führer ist entschlossen. Nichts wird ihn aufhalten und nichts wird uns aufhalten. An dieser Stelle konterte Churchill: Ich hielt es für angebracht, dem deutschen Botschafter Folgendes zu sagen. Unterschätzen Sie England nicht. Es weiß sich zu wehren. Wenn sie uns alle in einen neuen Weltkrieg stürzen, wird England die ganze Welt gegen Deutschland einigen, so wie das letzte Mal. Der Botschafter stand erregt auf und sagte, ach, England mag sehr geschickt sein, aber diesmal wird es die Welt nicht gegen Deutschland einigen. Auf YouTube kann man anhören, wie Churchill selbst diese Begegnung aus seinen Memoiren vorliest. Chartwell 2 – Hauptquartier der Regierungskritik. Winston Churchill verstand partout nicht, warum Stanley Baldwin und das britische Establishment sich seiner zu erwehren versuchten. Sein glückliches Naturell, das ihm nach beendeten Kämpfen erlaubte, zur Tagesordnung überzugehen, ließ keinen Platz, sich die Wunden vorzustellen, die er anderen geschlagen hatte. Er selbst hatte, wenn es ihn erwischte, ein dickes Fell. In Verkennung der Lage nahm er nach 1935, als die Tories unter Baldwin mit überwältigender Mehrheit an die Macht zurückkehrten, einfach an, alles sei wie früher, und der verlorene Sohn werde von den Seinen freudig wieder aufgenommen. Baldwin dachte gar nicht daran. Er sah Churchill, seinen Nemesis, mit kritischen Augen, humorvoll, aber dennoch abweisend. Einem Mitarbeiter vertraute er an, eines Tages würde ich ein paar beiläufige Bemerkungen über Winston fallen lassen. Keine Rede, keine Rhetorik, nur ein paar Worte. Ich habe sie alle beisammen. Ich werde sagen, dass bei Winston, als er geboren wurde, sich lauter gute Feen auf seine Krippe niederließen, mit Gaben wie Fantasie, Eloquenz, Fleiß, Fähigkeit. Aber dass sich dann eine weitere Fee einfand, die verkündete, »Kein Mensch hat das Recht auf so viele Talente«, worauf sie ihn hochhob und so durchschüttelte, dass ihm bei allen seinen Gaben Urteilskraft und Weisheit abhanden kamen. Das ist es, warum wir, während wir ihm im Unterhaus mit Vergnügen zuhören, seinen Rat nicht annehmen. Churchill zahlte es dem Premierminister auf seine Weise heim. Auf die hypothetische Frage, was geschehen würde, wenn Baldwin im Amt stürbe, knurrte er während einer Nachtsitzung des Unterhauses hörbar vor sich hin: Einbalsamieren, begraben, verbrennen, nur kein Risiko eingehen. So nachzulesen im zweiten Band von William Manchesters monumentaler Churchill-Biografie The Last Lion, Winston Spencer Churchill, der den Untertitel trägt Alone, 1932-1940. Churchill, übergangen, verdoppelte nun seine Anstrengungen, in Chartwell so etwas wie ein Nervenzentrum der Opposition aufzubauen, wo er sich kundig machte, nicht nur über die Interna der britischen Verteidigung, sondern auch über den laufenden Stand der deutschen Rüstung. Er hatte Zuträge aus der Regierung, die ihn aufsuchten und Fakten, Daten und Tabellen mitbrachten, da sie Churchills Sorge um die militärischen Defizite des Landes teilten. Da war es besonders erstaunlich, dass Churchill eine amtliche Einladung erhielt, Mitglied eines Unterausschusses in dem Geheimen Komitee für die Luftverteidigung zu werden. Ein Regierungskritiker und derart hofiert? Churchill schrieb später, solche Widersprüche miteinander zu vereinbaren sei damals üblich gewesen in der politischen Kultur Englands, wie ja auch die schärfsten politischen Gegner persönlich befreundet sein konnten. Heute wäre ein solch gentlemanhaftes Verhalten in der Politik rein undenkbar, auch auf der Insel. Churchills Renommee als Elder Statesman von unleugbarem Format machte es allerdings auch im Rückblick plausibel, dass man ihn selbst als Außenseiter nicht ganz ausschließen konnte. Im Jahr danach, 1936, gelang es Churchill, auch seinen engsten Mitarbeiter Frederick Lindemann, The Prof, wie er allgemein genannt wurde, in diesem rein beratenden Komitee unterzubringen. Wer sich Lindemann näher ansieht, kommt einen Schritt weiter an Churchills Charakter heran. In Baden-Baden als Sohn eines Elsässers und einer Amerikanerin geboren, studierte Lindemann Physik in Berlin, dann physikalische Chemie in Paris und wurde 1910 mit 24 Jahren Professor für Physik am Christ Church College in Oxford. Im Ersten Weltkrieg lernte er, wie Churchill, fliegen, aber mit wissenschaftlicher Absicht. Er wollte die aerodynamischen Gründe des Trudelns und Abkippens studieren, das in der Frühzeit der Flugzeuggeschichte zu vielen tödlichen Unfällen geführt hatte. Churchill war beeindruckt von dem Mut dieses Mannes, der das lebensgefährliche Trudeln an sich selbst ausprobierte, bis er sicher war, eine aerodynamische Lösung gefunden zu haben. Vom Charakter her konnten beide nicht unterschiedlicher sein. Lindemann war strenger Abstinenzler, Vegetarier, Junggeselle. Befremdlich für einen dem Hedonismus ergebenen Lebenskünstler wie Churchill. Der freilich übersah diese kleinen Fehler, da er die Kompetenz des Prof, die seiner eigenen technischen Neugier entgegenkam, über die Maßen schätzte. Es war ihm gleichgültig, was die wissenschaftliche Community über Lindemann verlauten ließ, nämlich unerträglich, störend. Er selbst hatte unbegrenztes Vertrauen in ihn. Auch die extrem antideutsche Einstellung des Prof überging er. Schon in den frühen 20er Jahren war Churchill von dem Naturwissenschaftler in die Kernspaltung eingeweiht worden, was er umgehend in seinem vielfach nachgedruckten Essay von 1924 »Sollen wir alle gemeinsam Selbstmord begehen?« verarbeitete. Hat die Wissenschaft das Ende der Bombenentwicklung bereits erreicht? Oder wird es nicht eines Tages Methoden explosiver Energie geben, die unvergleichlich intensiver sind als alles, was wir bisher entdeckt haben? Könnte nicht eine Bombe von der Größe einer Orange erfunden werden, mit geheimer Kraft ganze Häuserzeilen zu zerstören? Nein, eine ganze Stadt auf einen Schlag zu vernichten? Als Mitglieder des genannten Komitees für die Luftverteidigung erfuhren Churchill und Lindemann früh von neuen Möglichkeiten der Abwehr von Luftangriffen, so auch von Robert Watson Watts Forschungen für ein britisches Radarsystem. Baldwin hatte, als man zum ersten Mal über die Verwundbarkeit der Insel durch die Waffen aus der Luft nachdachte, die Devise ausgegeben: Der Bomber kommt immer durch. Dem stemmte sich Lindemann unter Berufung auf Watson Watt und andere neue Techniken entschieden entgegen. Und so wurde er, zunächst als Privatmann, dann als offizieller Berater der Regierung im Zweiten Weltkrieg, für Churchill unentbehrlich. Appeasement als tragisches Konzept. Churchills Warnungen vor Nazi-Deutschland erreichten ihren ersten Höhepunkt in seiner Unterhausrede vom 12. November 1936. Eine seiner größten, wie David Cannadine und mit ihm viele andere Historiker urteilen. Die Rede fiel in eine aufwühlende Verteidigungsdebatte und der Abgeordnete aus Epping zog blank. Mit einem Auftritt, den selbst die appeasementfreudige Times, sonst eine Kritikerin Churchills, brillant nannte. Außerdem stimmten die Zahlen und Fakten. Churchill war bestens im Bilde. Der Marineminister hat uns neulich versichert, so legte der Sprecher einen seiner vergifteten Pfeile an, wir überarbeiten unsere Position ständig, alles sei völlig im Fluss. Ich habe keinen Zweifel, dass das stimmt. Jeder mag selbst sehen, was diese Position ist. Die Regierung kann sich nicht entschließen oder sie kann den Premierminister nicht bewegen, es zu tun. So geht sie nach einem seltsamen Paradox voran, entschlossen, unentschlossen zu sein, entschieden, nichts als unschlüssig zu sein, unnachgiebig in ihrer Drift, festgefügt in fließender Form, allmächtig vor Impotenz. So leisten wir uns weitere Monate und Jahre, wertvolle, vielleicht lebenswichtige für die Größe Britanniens, damit die Heuschreckenschwärme kommen, sie zu fressen. Baldwin muss diese Worte, die als Locust-Rede in die Geschichte eingegangen sind, wie einen Tiefschlag empfunden haben. Er taumelte förmlich, als er später versuchte, Appeasement, in diesem Fall Beschwichtigung qua Verzicht auf Aufrüstung, als Defensivtaktik zu erklären. Vielleicht ist hier ein kurzer historischer Exkurs am Platz. Ehe das Wort Appeasement nach dem Münchner Abkommen vom September 1938 zwischen Hitler, Chamberlain und Daladier und dem Verrat an der Tschechoslowakei seinen pejorativen Klang erhielt, gehörte es zum Standardrepertoire der britischen Außenpolitik im Sinne der Befriedung von Konflikten. Die Bewahrung des Friedens, des europäischen Friedens vor allem, war seit mehr als einem Jahrhundert geradezu ein Hauptzweck der britischen Politik. Und kein Politiker, der das nicht berücksichtigte, hätte im Parlament oder im Land die geringsten Chancen gehabt. Churchill selbst ist unser bester semantischer Zeuge. Hatte er doch auf der Konferenz der Regierungschefs der britischen Dominion 1921 in London gesagt, unser Ziel ist es, eine Befriedung des furchtbaren Hasses und der Antagonismen zu finden, wie sie heute in Europa herrschen, und damit die Welt zur Ruhe kommen zu lassen. Ich habe kein anderes Ziel vor Augen als dies. Our aim is to get an appeasement, hieß es im englischen Original. Und so unschuldig benutzte den Ausdruck auch Außenminister Anthony Eden noch nach Hitlers Einmarsch im Rheinland im März 1936. It is the appeasement of Europe as a whole that we have constantly before us. Es ist die Befriedung Europas als Ganzes, die uns beständig vor Augen steht. Dass der Friede in den 30er Jahren wichtiger wurde als die Erhaltung des Versailler Status quo, hatte auch damit zu tun, dass die deutschen Forderungen sich auf Gebiete bezogen, die man ohne große Mühe als deutsch bezeichnen konnte. Das stützte, zumal im Lichte des Prinzips der Selbstbestimmung der Völker, die Überzeugung, ein europäischer Krieg um eine Frage von untergeordneter Priorität könne einfach nicht in Betracht kommen. Das Rheinland war 1936 ganz bestimmt kein Anlass, den Frieden aufs Spiel zu setzen. Der Anschluss Österreichs im März 1938 mit ein bisschen Wohlwollen auch noch nicht. Aber die Sudetenfrage? Da stand man plötzlich vor einem Konflikt zwischen zwei Prinzipien: der territorialen Integrität eines Landes, der Tschechoslowakei, und dem Selbstbestimmungsrecht der sudetendeutschen Minderheit. Da begann sich plötzlich die Priorität des Friedens in eine Politik limitierter Konzessionen zu verwandeln. Der Weg zu Appeasement als Beschwichtigung war eingeschlagen. Ein letztes Mal schlug selbst Churchill im Juli 1938 in einem Artikel im Daily Telegraph Töne an, die verdächtig nach dem Friedensargument in der Sudetenfrage klangen. Die britische Politik dürfe der Halsstarrigkeit eines kleinen Staates, der Tschechoslowakei, dessen Existenz von den gewissenhaften Bemühungen anderer abhängt, keinen Mut machen, stand da zu lesen. Churchill rief nach Konzessionen und Nachsicht auf beiden Seiten des Streites, denn ein militärischer Angriff Deutschlands würde zum Ausbruch eines allgemeinen Krieges führen. Man solle daher jüngst von Herrn Hitler geäußerte Versicherungen in aufrechtem Geist willkommen heißen. Mit so viel Verständnis war es in den kritischen Septembertagen vor dem Münchner Abkommen bei Churchill vorbei. Chamberlain, seit 1937 Premierminister, sprach vom Vorrang des Friedens in seiner unvergessenen Radioansprache vom 27. September 1938 mit fast lamoyanten Worten. Kurz zuvor war er mit Hitler in Bad Godesberg zusammengetroffen. Zwei Tage später sollte er ihn in München wiedersehen. Derweil wurden in London aus Furcht vor einem Krieg bereits Verteidigungsgräben ausgehoben. Wie furchtbar, fantastisch, unvorstellbar, so Chamberlain in seiner Rede an die Bevölkerung, dass wir hier Gräben ausheben und Gasmasken anpassen sollten, weil in einem weit entfernten Land Völker im Streit liegen, von denen wir nicht das Geringste wissen. Und noch unmöglicher scheint es, dass ein Streit, der im Prinzip doch bereits beigelegt ist, zum Anlass eines Krieges werden sollte. Churchill hielt Appeasement aus Stärke immer für großherzig und nobel, als möglicherweise den sichersten und vielleicht einzigen Pfad zum Weltfrieden. Das bestimmte zum Beispiel seine entgegenkommende Haltung gegenüber dem besiegten Deutschland nach 1918. Erst als er feststellte, dass England in eine Position militärischer Schwäche abgerutscht war, wurde Appeasement in seinen Augen futile and fatal, fruchtlos und fatal. Schwäche könne keinen Frieden garantieren, sondern mache einen starken Gegner nur süchtig nach neuen Herausforderungen. Mit einer Friedenspolitik unter einem solchen Stern werde der Krieg nur noch wahrscheinlicher. Das war Churchills Hauptargument gegen die Kritiker, die ihm Kriegstreiberei vorwarfen. Nicht ich, die Friedensapostel um jeden Preis zündeln an der Lunte. Henry Kissinger hat diesen Gedanken in der Einleitung zu seiner Dissertation von 1957, A World Restored, das Gleichgewicht der Großmächte, mit einer berühmten Formulierung aufgegriffen. Wenn die Erhaltung des Friedens, Frieden gedacht als Verhinderung des Krieges, oberstes Ziel eines Staates oder einer Staatengruppe war, hing das Schicksal des internationalen Systems von dem rücksichtslosesten Mitglied der internationalen Gemeinschaft ab. Appeasement als Kapitulation, München 1938. Neville Chamberlain, der im Mai 1937 Baldwin an der Regierungsspitze abgelöst hatte, argumentierte von vornherein vom Standpunkt realpolitischer Schwäche, als er Außenminister Eden brieflich wissen ließ, dass unsere Außenpolitik durch den Stand der nationalen Verteidigung, wenn nicht vorgeschrieben, so doch eingeschränkt ist. Daher hatte er vorsorglich Halifax, damals Leader of the House of Lords, erlaubt, bei dessen Berliner Treffen mit Hitler im November 1937 Änderungen bei der deutsch-tschechoslowakischen Grenze wie auch in der Danzig-Frage im Wege friedlicher Evolution in Aussicht zu stellen. Das konnte nicht gut gehen. Churchill verfocht demgegenüber noch in seinen Kriegsmemoiren die These, der Zweite Weltkrieg sei ein unnötiger Krieg gewesen. Eine militärische Gegendrohung hätte den Diktator 1938 abgeschreckt. Als Beleg diente ihm unter anderem eine Äußerung von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946. Der tschechische Vertreter der Anklage, Oberst Eger, stellte Keitel die Frage, die Churchill im ersten Band seiner Kriegsmemoiren zitiert: Würde das Deutsche Reich die Tschechoslowakei 1938 angegriffen haben, wenn die Westmächte Prag unterstützt hätten? Darauf Keitel: Sicher nicht. Wir waren militärisch nicht stark genug. Das Ziel in München bestand darin, Russland aus Europa hinauszuwerfen, Zeit zu gewinnen und die deutschen Rüstungen zu vervollständigen. Diese Äußerung Keitels scheint gestützt durch das, was im August-September 1938 in London vertraulichen diplomatischen Mitteilungen von deutscher Seite zu entnehmen war. Unter anderem dieser mündlichen Botschaft von Außenamtsstaatssekretär Ernst von Weizsäcker an den inzwischen zum Außenminister aufgestiegenen Halifax. Hitler und Ribbentrop werden wahrscheinlich gar nicht wagen, einen Krieg zu beginnen, wenn eine offene britische Erklärung es dem deutschen Volke klar vor Augen führt, dass ein großer Krieg im Falle eines Angriffs unvermeidlich ist. Rainer Blasius hat in seiner Studie für Großdeutschland gegen den Großen Krieg von 1981 diese Zusammenhänge eingehend erforscht. Was von Weizsäcker nicht bedachte, war, wie kriegsunwillig und kriegsunvorbereitet sich Chamberlain und das britische Militär fühlten. Allein die Hälfte der britischen Armee war in Palästina gebunden. Die Lage war gleichsam ein Spiegelbild zu Keitels Aussage. Man sei 1938 auf deutscher Seite militärisch nicht stark genug gewesen, einen Krieg zu riskieren. Ebenso unberücksichtigt blieb bei Churchill und den deutschen Diplomaten, die unter hohen persönlichen Risiken ihre Drähte in und nach London bedienten, wie fest verwurzelt in England die Meinung war, man dürfe nie wieder, wie 1914, wegen eines sekundären Anlasses einen Weltkrieg in Kauf nehmen. Zwar hatten Frankreich und die Sowjetunion eine Vereinbarung mit Prag, der Tschechoslowakei im Falle eines deutschen Angriffs beizustehen, was London mit Frankreich verbündet unter Zugzwang gesetzt hätte, aber die britischen Stabschefs warnten, man habe nicht die Kräfte, Deutschland daran zu hindern, sogar die ganze Tschechoslowakei zu überrennen. Überhaupt, wie sollte Moskau, rein logistisch gesehen, seine Truppen durch Polen an den möglichen Kriegsschauplatz führen? Durch Polen? Niemand hielt das für realistisch. So lief alles auf die Bewahrung des europäischen Friedens und die Konzession des Sudetenlandes an den deutschen Diktator hinaus, nicht auf den Erhalt der territorialen Integrität der Tschechoslowakei. Chamberlains Regierung landete in einem peinlichen Paradox. Diskrete diplomatische Versuche, Deutschland mit der Wahrscheinlichkeit einer britischen Intervention abzuschrecken, kollidierten mit der Tendenz, die Tschechen mit dem Hinweis vom Kampf abzuhalten, eine solche Intervention sei eigentlich recht unwahrscheinlich. Darüber wusste man in Berlin Bescheid. Allmählich nahm der Terminus Appeasement bei Chamberlain einen selbstgerechten, fast frömmlerischen Charakter an. Der Premierminister boxte alle Gegner zur Seite und flog im September 1938 ohne Außenminister oder Staatssekretär aus dem Foreign Office zu seinen drei Begegnungen mit Hitler nach Deutschland. Nach dem ersten dieser Treffen, am 15. September in Berchtesgaden, ließ Churchill seiner prophetischen Klage freien Lauf. Die Zerstückelung der Tschechoslowakei unter dem von England und Frankreich ausgeübten Druck bedeutet die völlige Kapitulation der Demokratien des Westens vor den narzisstischen Gewaltandrohungen. Ein derartiger Zusammenbruch wird weder England noch Frankreich Frieden oder Sicherheit bringen. Doch zuversichtlich schwenkte der Premierminister dann am 30. September 1938 das Abkommen mit Hitler durch die Luft, als er es nach der Rückkehr aus München auf dem Flugplatz Heston, wie Heathrow Airport in seinen Anfängen hieß, präsentierte. Das Königspaar ging am Abend dieser Rückkehr sogar so weit, Chamberlain im Buckingham Palace zu empfangen und mit ihm unter den begeisterten Zurufen der Menge auf dem Vorplatz des Schlosses auf den Balkon zu treten. Die Bühne für große königliche Anlässe damals wie heute. Später, in die Downing Street zurückgekehrt, trat Chamberlain an ein Fenster, um sich noch einmal an die Jubelnden draußen zu wenden. »My good friends, zum zweiten Mal in unserer Geschichte, nach Benjamin Disraelis Erfolg auf dem Berliner Kongress 1878, ist ein britischer Premierminister aus Deutschland zurückgekehrt mit einem Frieden in Ehre. Ich glaube, es ist Frieden für unsere Zeit. Geht jetzt nach Hause und schlaft einen schönen, ruhigen Schlaf.« Die Times schrieb über Chamberlains Rückkehr aus München: »Kein Eroberer, der siegreich heimkehrte, war je mit noblerem Lorbeer geschmückt.« Und Roosevelt kabelte an Chamberlain: Well done, good man. Gegen diesen Überschwang setzte Churchill in der dreitägigen Unterhausdebatte über München am letzten Tag, dem 5. Oktober, sein düsteres Resümee. Ich will damit beginnen, was jedermann am liebsten ignorieren oder vergessen möchte, aber was nichtsdestoweniger konstatiert werden muss. Nämlich, dass wir eine totale Niederlage erlitten haben. Eine Niederlage ohne Krieg. Seine Worte wanderten wie über zerstörte Fluren. Alles ist vorbei. Schweigend, trauernd, verlassen und gebrochen versinkt die Tschechoslowakei ins Dunkel, nachdem sie in jeder Hinsicht gelitten hat durch ihre Assoziation mit den westlichen Demokratien und dem Völkerbund. Ich wage mir vorzustellen, dass in einem Zeitabstand von vielleicht Jahren oder auch nur Monaten das Land von den Nazis übermannt sein wird. Die Times urteilte über Churchills Auftritt, er habe dem Unterhaus Prophezeiungen aufgetischt, mit denen verglichen Jeremias ein Optimist war. Auch Beaverbrooks Daily Express tat die Rede als alarmistische Vorstellung eines Mannes ab, dessen Geist durchweicht ist von den Eroberungen Marlboroughs. Nach dem Münchner Abkommen begann für Churchill eine erneute Periode in der Wildnis. Er hatte sich wegen seiner Illoyalität gegenüber dem Premierminister zu rechtfertigen. Sein Wahlkreis empörte sich über seinen Aufstand gegen das Friedensabkommen. Fast hätte man ihn als Abgeordneten abgewählt. Davor rettete ihn Hitler, der mit der Resttschechei verfuhr, wie Churchill am 5. Oktober vorausgesagt hatte. Er nahm sie sich und ließ seine Truppen am 15. März 1939 an den Iden des März in Prag einmarschieren. Das Münchner Abkommen war gebrochen, selbst Chamberlain wachte jetzt auf. In seinem Tagebuch notierte er sich, Winstons Chancen verbessern sich in dem Maße, wie Krieg zu einer Möglichkeit wird und umgekehrt. Am 31. März 1939 gaben London und Paris eine hastige Garantie für Polen ab, auch für Griechenland und Rumänien. Der Umschwung in der öffentlichen Meinung zu Churchills Gunsten war überwältigend. Der Mann, bei dessen Warnungen man sich bis vor kurzem am liebsten die Ohren zugehalten hätte, stand plötzlich als Prophet da, der von der Realität bestätigt war. Der Ruf, ihn in die Regierung zurückzuholen, wurde unüberhörbar. Verzweifelt stemmte sich Chamberlain dem Kommenden entgegen. Noch am 23. August 1939, der Konflikt um Danzig trieb dem Höhepunkt entgegen, schickte er seinen Botschafter in Berlin, Sir Neville Henderson, auf eine Friedensmission zu Hitler nach Berchtesgaden, um den Diktator von seiner, Chamberlains, Bereitschaft zum Kompromiss zu überzeugen. In einem Memorandum für das Außenministerium in der Wilhelmstraße hieß es über die Unterredung unter anderem, der britische Premierminister wolle es als Beweis seines Entgegenkommens gewertet sehen, dass er Churchill bisher nicht in sein Kabinett aufgenommen habe. Doch es war umsonst. Die Kugel, die Hitler nach 1937 im weltpolitischen Casino kreisen ließ, landete immer auf Churchills Nummer. So auch am 1. September 1939, als Deutschland Polen überfiel, was die englischen und französischen Kriegserklärungen am 3. September provozierte und Churchill noch am selben Tag in sein altes Regierungsamt zurückkehren ließ, ins Marineministerium. Versailles war kein Friede mehr, sondern ein Waffenstillstand von 20 Jahren, wie der französische Marschall Foch einst prophezeit hatte. Die 30er Jahre mögen, was seinen politischen Einfluss anging, Churchills Wilderness Years gewesen sein. Aber sie gaben ihm die Chance, zu studieren und zu schreiben und Geschichte und Gegenwart im gegenseitigen Widerschein zu begreifen. Im Grunde waren die amtlosen 10 Jahre Churchills Rettung. Er fühlte sich verjüngt und zuversichtlich, den kommenden Aufgaben gewachsen zu sein. Fast 65 Jahre alt, doch unverbraucht, trat er an mit neuer Kraft. Der Zweite Weltkrieg 1. Walking with Destiny. Wieder Marineminister. An der Schwelle zu Churchills historischer Stunde müssen wir zu einem kurzen Resümee seines bisherigen Lebens innehalten. Vieles an diesem Mann war zwingend. Sein Vorwärtsdrang, sein Mut, der Schwung seiner Rede. Doch wäre er im Alter von 65 Jahren gestorben, hätte sein Land ihn als einen Gescheiterten der britischen Politik angesehen. Ähnlich seinem Vater, der freilich in noch jüngeren Jahren verbraucht gewesen war. Im Ausland hätte man seiner kaum gedacht. Bis zu der Zeit, in der man üblicherweise an den Lebensabend denkt, hatte Churchill trotz seiner abenteuerlichen Laufbahn wenig erreicht, was von politischer Konsequenz war. Er wurde mit keinem Weltbild identifiziert, außer dem des verblassenden Empire, und fühlte sich in keiner Partei richtig zu Hause. Er war ein Gefolgsmann seines eigenen Sterns, auch ein Schriftsteller von Gnaden. Aber außer im Kreise seiner engsten Freunde war er nie populär. Die Außenwelt tat ihn mit zwei Attributen ab: hochbegabt, aber unzuverlässig. So die Bilanz des Winston Spencer Churchill, der in einer Radioansprache am 3. September 1939, dem Sonntag der britischen und französischen Kriegserklärung an Deutschland, als frisch bestallter Marineminister sogleich das richtige Wort findet zur Beschreibung des Augenblicks, als sei er schon jetzt der Tonangeber der Nation. Der Premierminister Chamberlain hat geäußert, dies sei ein trauriger Tag. Und wahrlich, das ist er. Aber in diesem Augenblick klingt noch eine andere Note an. Ein Gefühl der Dankbarkeit, dass, wenn diese großen Prüfungen auf unsere Insel zukommen, eine Generation von Briten zur Stelle ist, die nicht unwürdig der Tage von einst ist. Und nicht unwürdig jener großen Männer unserer Vorväter, die den Grundstein unserer Gesetze und der Größe unseres Landes gelegt haben. Dies ist keine Frage des Kampfes für Danzig oder für Polen. Wir kämpfen, um die ganze Welt vor der Pestilenz der Nazi-Tyrannei zu bewahren und in Verteidigung dessen, was den Menschen heilig ist. Im Kern ist dies ein Krieg, um auf unverrückbarem Fels die Rechte des Individuums aufzupflanzen und den Menschen in seiner wahren Statur zu etablieren und wieder aufleben zu lassen. Schon in seiner ersten Wortmeldung zum Krieg setzte sich Churchill an die Spitze des Kreuzzuges zur Rettung Europas vom Joch des Nationalsozialismus. Der Mann fühlte sich in seinem Element. Er war in seinem Element. Ein berühmter amerikanischer Korrespondent, der damals in London arbeitete, James Reston von der New York Times, folgerte bald in seinem Blatt, Churchill sei aus den ersten Wochen des Krieges als wahrscheinlicher Nachfolger des 71-jährigen Neville Chamberlain hervorgegangen. Er werde einen großen Anführer in diesen Kriegszeiten abgeben. Über dem Artikel hatte die Redaktion eine Karikatur von Churchill bei Maurerarbeiten abgebildet. Ein Anführer von 65 Jahren vor dieser Herausforderung? Churchill war sich des Problems seines Alters durchaus bewusst. Mit einer selbstironischen Mischung aus Stolz und Trotz erinnerte er daran im ersten Band seiner Kriegsmemoiren. Obwohl der Premierminister einige Jahre älter war als ich, war ich doch fast der einzige Vorsintflutliche. Das hätte man mir wohl zum Vorwurf machen können in einer so kritischen Zeit, da es natürlich und populär war, die Kraft junger Männer und neuer Ideen zu fordern. Es war mir daher klar, dass ich alles aufbieten musste, um mit der Generation, die jetzt am Ruder war, und mit den frischen, jungen Giganten, die jeden Augenblick auftauchen konnten, Schritt zu halten. Dabei verließ ich mich sowohl auf die Erfahrung wie auf meinen hochgespannten Eifer und die Energie des Geistes. Das ganze Ungestüm in Churchills Charakter, sein Drang nach Selbstverwirklichung, seine Self-Expression, sie fanden in diesem Augenblick ihre patriotische Legitimation. Doch nach Erfolg sah es zu Anfang gar nicht aus. Schwer traf den Marineminister, dass am 14. Oktober, ausgerechnet auf der als gesichert geltenden Marinebasis Scarborough Flow auf den Orkney-Inseln, das Schlachtschiff Royal Oak von einem deutschen Torpedo getroffen wurde und 800 Seeleute in den Tod riss. Churchill gab bei diesem Anlass eine Kostprobe seines Umgangs mit negativen Nachrichten. Jeder Verlust, den der Feind uns zufügt, wird sofort bekannt gegeben, konstatierte er am 8. November vor dem Unterhaus in seinem Bericht über die Versenkung der Royal Oak. Im Laufe des Krieges wurde dieser Punkt vor allem von Deutschen, die den Mut hatten, die BBC abzuhören, als besondere Stärke der britischen Führung angesehen. Karl Brinitzer, der damals den German Service der BBC mitgestaltete, berichtet in seinem Buch »Hier spricht London« von einem, der dabei war, was ihm ein deutscher Kriegsgefangener 1944 in einem Gespräch mitteilte. »Den größten Eindruck hat mir vielleicht Ihre Sendung am Abend des Falls von Singapur im Februar 1942 gemacht. Diese schlechte Nachricht kam als erste in der Nachrichtensendung. Nach Dünkirchen hatte ich geglaubt, dass England geschlagen sei, aber als ich das hörte, sagte ich mir, wenn die so offen eine Niederlage zugeben können, dann müssen sie sehr stark sein. Von dem Tage an wusste ich, dass der Krieg für uns verloren war.« Die erste Phase des Krieges, die wir in Deutschland den Sitzkrieg nennen, die Briten The Phony War, den unechten Krieg, Churchill wählte für sich Twilight War, den Krieg im Dämmerlicht, stellte die stürmische Natur des Ministers auf eine harte Probe. Er war bereit, in den Angriff zu gehen, nur wo? Immer wieder überschritt er, wie gewohnt, die Grenzen seines Ressorts und bombardierte Chamberlain mit Memoranden und Vorschlägen, wie er das bereits im Ersten Weltkrieg mit Asquith getan hatte. Er schrieb sich die Finger wund, gewiss mit einem Auge auf die Nachwelt, wie spitze Zungen behaupteten. Aber auch, weil er wusste, wie fremd dem gichtkranken Premierminister in Wahrheit Kriegsfragen waren. Sicher, was nun zu tun sei, war aber auch Churchill nicht. Er konfrontierte seine Berater mit wilden Ideen, die sie ihm nur mit Mühe ausreden konnten. Da trat Norwegen ins Visier, namentlich der Hafen im Norden, Narvik, durch den Deutschland schwedisches Eisenerz bezog, wenn die obere Ostsee, der Botnische Meerbusen, überfroren war. Eine Landung in Narvik ließe sich kombinieren mit der Verminung der norwegischen Gewässer entlang der Küste, der Route der deutschen Eisenerztransporte in dieser Jahreszeit. Doch die internen Diskussionen zogen sich hin, bis man am 8. April 1940 endlich mit der Verminung begann. In der gleichen Nacht starteten die Deutschen jedoch überraschend ihre eigene Operation, die Besetzung Norwegens und Dänemarks. In und um Narvik kam es zu heftigen Gefechten, die fast mit einem Sieg der britischen Kräfte zu Ende gegangen wären, hätte London nicht am 24. Mai seine Truppen abgezogen, um Frankreich zu Hilfe zu kommen, das durch Hitlers Westfeldzug in Bedrängnis geraten war. Krönung der Laufbahn. Churchill wird Premierminister. Am 7. und 8. Mai 1940 findet im Unterhaus die große Aussprache, besser die Abrechnung über das Norwegen-Fiasko statt. Churchill, in superber Kampfeslaune, gibt rundum die Vorstellung eines gänzlich Ungebeugten, der sich für nichts zu entschuldigen hat. Es sind lärmende Stunden im Parlament, in deren Verlauf Leo Emery von den Hinterbänken der Konservativen Chamberlain das berühmte Wort entgegenschleudert, mit dem im 17. Jahrhundert der Usurpator Oliver Cromwell das lange Parlament auflöste. »Ihr habt hier schon länger gesessen, als gut tut bei eurer Arbeit. Weg mit euch, sage ich, im Namen Gottes, geht!« Die Abstimmung am späten 8. Mai endet mit einer schweren Niederlage für Chamberlain. Seine eigentlich unangreifbare Mehrheit von 283 Stimmen ist auf 81 geschrumpft. 33 Tories und andere, die normalerweise seine Partei ergriffen, haben gegen ihn gestimmt, 60 enthielten sich der Stimme. Am Morgen des 9. Mai bittet Chamberlain Außenminister Viscount Halifax zu sich, um ihm zu eröffnen, es sei jetzt Zeit für eine Koalitionsregierung, doch kaum unter seiner, Chamberlains, Führung. Die Chancen dafür seien verschwindend gering. Vielmehr laufe es auf Churchill oder Halifax zu. Für das höchste Regierungsamt aber hält sich letzterer weder berufen noch befähigt, und das nicht nur wegen des durch die Verfassung gegebenen Problems, dass er als Mitglied des Oberhauses kaum im Unterhaus auftreten und die Sache der Regierung dort vertreten könnte. Halifax-Biograf Lord Birkenhead schrieb 1965 von ihm, er habe seine spezifische diplomatische Begabung als das genaue Gegenteil von dem eingeschätzt, was in diesem verzweifelten Moment von dem Anführer einer verlorenen Sache gefragt war. Ihm fehlten die Dynamik und die Rücksichtslosigkeit, auf die es jetzt ankam. Er wusste, dass Churchill in beiden Kategorien herausragte. Chamberlain schlug eine Bedenkzeit vor und bat Halifax und Churchill zu einem nächsten Gespräch für 16.30 Uhr desselben Tages in die Downing Street, unter Einschluss des Fraktionsführers der Konservativen, David Margeson. Im Kreise der vier erklärte Chamberlain jetzt seine Bereitschaft, in einer Regierung unter Churchill oder Halifax weiter zu dienen. Es komme nun auf Labour an und was man in deren Lager denke. Der Viscount spricht als Nächster und wiederholt die Bedenken wegen seines Status als Oberhausmitglied. Im Tagebuch wird er rekapitulieren: Winston, mit passenden Ausdrücken demütigen Verständnisses, sagte, er könne nicht anders als die Wucht meiner Argumente nachzuvollziehen, woraufhin der Premierminister das Gespräch beendend sich diesen widerstrebend anschloss, Winston dagegen mit eher geringem Widerwillen. Man beachte die feine Ironie in diesen Sätzen über den seine Chance witternden Marineminister. Um 18.15 Uhr schließen sich Labour-Chef Clement Attlee und sein Stellvertreter Arthur Greenwood der Vierergruppe an und lassen wissen, sie würden ihre Partei nicht dazu bewegen können, unter Chamberlain in die Regierung einzutreten. Labour hatte durchaus nicht den früheren Churchill und seine Kampagne gegen den Sozialismus vergessen, aber die Partei würdigte, anders als die Mehrheit der Konservativen, Churchills prinzipielle Gegnerschaft zu Hitler seit den späten 30er Jahren und sah zu ihm in dieser Stunde keine Alternative. In seinen Erinnerungen beschreibt Churchill diese Gesprächsrunden am Nachmittag des 9. Mai anders als Halifax in seinem Tagebuch. Hier seine Version, deren Drama in ihrem Understatement liegt. Chamberlain sagte uns, er habe sich davon überzeugt, dass er nicht imstande sei, eine nationale Regierung zu bilden. Die Antwort der Labour-Führer hatte ihn darüber nicht im Zweifel gelassen. Es frage sich daher, wen er dem König als seinen Nachfolger vorschlagen solle. Ich habe in meiner politischen Laufbahn manches bedeutsame Gespräch geführt, und dieses war unzweifelhaft das bedeutsamste. Gewöhnlich pflege ich viel zu reden, diesmal aber schwieg ich. Es trat eine sehr lange Pause ein. Endlich ergriff Halifax das Wort. Als er zum Ende kam, war es klar, dass die Aufgabe der Regierungsbildung auf mich fallen musste, dass sie tatsächlich mir zugefallen war. Am Morgen des 10. Mai fährt die Nachricht vom deutschen Überfall auf Holland, Belgien und Luxemburg wie ein Blitz in die britischen Überlegungen zur Chamberlain-Nachfolge. Wieder hat Hitler das Roulette gedreht und wieder fällt die Kugel auf Churchills Zahl. Jetzt will erst recht niemand mehr in London den Beschwichtiger Chamberlain an der Spitze sehen. Zur Tea Time meldet sich dieser daher bei George VI. Im Buckingham Palace an und eröffnet ihm seinen Rücktritt. Über das Treffen mit Chamberlain notierte sich der König, auch er ein fleißiger Tagebuchschreiber: Wir unterhielten uns informell über seinen Nachfolger. Ich deutete natürlich Halifax an, aber er berichtete mir, Halifax sei nicht sehr begeistert, da er als Lord im Unterhaus, wo die entscheidende Arbeit stattfindet, nur als Schatten oder Geist auftreten könne. Mich enttäuschte diese Erklärung, da ich Halifax für die offenkundige Wahl hielt. Ich wusste, dass es nur noch eine einzige Person gab, die das Vertrauen des Landes besaß und die ich mit der Regierungsbildung beauftragen konnte. Und das war Winston. Damit war für den Monarchen gleichsam der Personalernstfall eingetreten. Die königliche Familie gehörte nicht zu den Bewunderern Churchills, um es höflich auszudrücken. Die Haltung am Hofe war pro-Appeasement gewesen und im Zweifelsfall pro-Deutsch. Den Landvogt von Chartwell hielt man mit dem Großteil der Tories eher für einen Friedensstörer. noch auf seiner Nordamerika-Reise im Juni 1939 hatte der König während einer Begegnung mit dem kanadischen Premierminister Mackenzie King diesem anvertraut, wie King in seinem Tagebuch festhielt, er würde niemals wünschen, Churchill zu irgendeinem Amt zu berufen. Es sei denn, es wäre absolut nötig in Kriegszeiten. Ich muss gestehen, so fährt das Tagebuch des Kanadiers fort, ich war froh, dies aus seinem Munde zu hören. Denn ich halte Churchill für einen der gefährlichsten Männer, die mir je begegnet sind. Der gefährliche Mann begibt sich um 18 Uhr des 10. Mai 1940 zur Audienz bei seinem König, der ihn gerufen hat. Auch in diesem Augenblick kann ein Brite die Tongue in Cheek, den gespielten Unernst, nicht sein lassen, wie wir aus Churchills Memoiren erfahren. Seine Majestät empfing mich höchst huldvoll und bot mir an, mich zu setzen. Er sah mich einige Augenblicke suchend und fragend an und sagte dann: »Ich nehme an, Sie wissen nicht, warum ich Sie zu mir gebeten habe.« Ganz in diesem Tenor antwortete ich: »Sir, ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum.« Er lachte und sagte: »Ich möchte Sie bitten, eine Regierung zu bilden.« Ich erwiderte: »Das würde ich gewiss tun.« Auf der höchsten Sprosse seiner Lebensleiter angekommen, ergreift ein überwältigendes Gefühl der Befreiung den neuen Premierminister. Er wird es in berühmten Zeilen beschreiben. »Als ich um 3 Uhr früh zu Bett ging, empfand ich eine tiefe Erleichterung. Endlich verfügte ich über die Autorität, in jeder Richtung maßgebende Weisungen zu erteilen. Mir war zumute, als ob das Schicksal selbst mir den Weg wiese, als wäre mein ganzes bisheriges Leben nur eine Vorbereitung auf diesen Augenblick gewesen und auf diese Prüfung. Ich glaubte, einen guten Überblick über die mir zufallenden Aufgaben zu haben und war sicher, dass ich nicht scheitern würde. Deshalb schlief ich gut und bedurfte keiner aufmunternden Träume. Tatsachen sind besser als Träume.« Im englischen Original lautet der Kernsatz dieser Passage: »I felt as if I were walking with destiny.« »Walking with destiny« hat sich seitdem als Muster der Beschreibung von Churchills Vita eingebürgert. Die besten Stichworte zu seinem Leben hat er allemal selbst geliefert. Aber bei Churchill müssen wir uns gelegentlich fragen, ob in der Nachbetrachtung, der Zweite Weltkrieg begann 1948 zu erscheinen, das Heroische nicht das Alltägliche übersieht oder es verdrängt. An jenem Abend nämlich verrät er seinem Leibwächter, Detective Sergeant W.H. Thompson: »Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Ich fürchte, es könnte sein. Wir können nur unser Bestes tun.« Dass er dennoch gut schlief, und zwar nicht nur in dieser Nacht, sondern im Auf und Ab des gesamten Krieges, verrät eine erstaunliche Konstitution sowie die innere Zuversicht eines Mannes, der vom Schicksal am Ende doch meinte, es weise ihm den Weg. Action this day. Sein bestes Tun hieß für Churchill immer, es entschlossen und schnell tun. Schon um 10 Uhr am 11. Mai legt er dem König den Vorschlag zu einem gegenüber der Chamberlain-Regierung stark geschrumpften, engeren Kriegskabinett vor, mit nur 5 Namen. Neben ihm selbst Neville Chamberlain als Lord President, Halifax weiterhin als Außenminister, sowie Attlee und dessen Stellvertreter Greenwood als Repräsentanten der Labour-Partei, wobei Attlee als stellvertretender Premierminister eingesetzt werden soll. Man sieht, wie vorsichtig Churchill, der an der Basis der Tories vorbei durch den König an die Spitze gekommen ist, vorgeht. Nicht nur trennt er sich nicht von den beiden Galionsfiguren der Appeasement-Politik, Chamberlain und Halifax, er bindet sie ein. Erst im Oktober, Chamberlain ist bereits vom Tod gezeichnet, übernimmt Churchill von diesem den Parteivorsitz. Um den Kern der 5 Namen gruppieren sich die Minister der diversen Ressorts und deren Staatssekretäre. Auch die Liberalen werden mitbedacht. All das ist bis zum 14. Mai erledigt. Über allen Parteien stehen zu können, davon hatte Churchill lange geträumt. Jetzt war es Wirklichkeit geworden. Als besonders wichtig erwies sich eine administrative Neuerung. Churchill machte sich als Premier und Leader des Unterhauses zugleich zum Leiter eines Ressorts, dessen Namen es bislang gar nicht gab. Er wurde mit Billigung des Königs auch Verteidigungsminister. Das verlieh ihm für die Kriegsführung eine Autorität, die vor ihm kein Premierminister besessen hatte. Die Generalstäbe der Teilstreitkräfte, auch das Komitee des Generalstabs, wurden in allen Fragen der Strategie und der Operationen jetzt ihm zugeordnet. Praktisch spaltete Churchill das Kriegskabinett in zwei Teile. Einerseits den strategischen Teil mit ihm selbst und den Stabschefs, wobei er den allseits geschätzten, diskreten und diplomatisch begabten General Sir Hastings Ismay zum Sekretär und seinem Prellbock machte, auch zu seinem Auge und Ohr in der militärischen Hierarchie. Andererseits für die allgemeinen Belange des Regierens die übrigen Mitglieder des Kriegskabinetts, an die er bereitwillig die meisten administrativen und innenpolitischen Probleme delegierte. In Kriegsfragen entschied letztlich allein Churchill, in Absprache mit dem Komitee des Generalstabs. Mit dieser grundlegenden Neuerung zog er die Konsequenz aus seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg und den damals oft kontroversen Beziehungen zwischen den Röcken der zivilen Ebene und den Blechhelmen, den Militärs. Während Lloyd George seine militärischen Ansichten vor den Kabinettskollegen vertreten musste, von denen einige nicht immer seiner Meinung waren, was zu neuem Zwist mit den militärischen Spitzen führte, brauchte Churchill das Kriegskabinett nur davon zu informieren, was er und die Stabschefs entschieden hatten. Das Kabinett gab sich in der Regel damit zufrieden. Die Militärs schätzten an Churchill sein Wissen über Krieg und Geschichte. Für sie war er nicht nur die Spitze der Politik, sondern letztlich auch einer der ihren, mit einschlägigen militärischen Erfahrungen, durch die er sich von den Politikern seiner Zeit markant abhob. Zwar rieb sich die Generalität oft an seinen Interventionen, aber ebenso oft musste sie sein strategisches Urteil anerkennen. Doch wenn die Stabschefs einmal einen Konsens gefunden hatten, der ihm widersprach, hütete sich Churchill, diesen außer Kraft zu setzen. Er war ein Faustkämpfer und Dickkopf bis zur Entscheidung und ein Teamplayer danach. Trotz seiner Machtfülle, der Historiker Richard Holmes nennt ihn so etwas wie einen zivilen Generalissimo, wurde die parlamentarische Kontrolle unter Churchill nie eingeschränkt oder gar ausgesetzt. Dreimal musste sich der Premier sogar während seiner schwärzesten Kriegszeit, 1941-42, einem Misstrauensantrag im Unterhaus stellen. Isaiah Berlin schrieb 1948 in einer Rezension zum ersten Band von Churchills Kriegsmemoiren, dessen bleibende Leistung bestehe darin, den Marsch der vielen nicht durch diktatorisches Diktat geformt zu haben, sondern innerhalb eines freien Systems, ohne es zu zerstören oder auch nur zu verbiegen. Aufgrund seiner Erfahrung mit dem Ganzen der Regierungsmaschinerie wusste Churchill um die inhärente Trägheit großer Apparate und nahm sich vor, diese aufzuscheuchen. Sein Mittel waren Hunderte von schriftlichen Direktiven, Bitten und Forderungen, die er über das Kabinett und die Beamtenschaft streute, mit der unmissverständlichen Erwartung, man möge ihm in kürzestmöglicher Zeit mit triftigen Erklärungen antworten. Diese Direktiven versah er mit roten Aufklebern, auf denen stand »Action this day«, »Handeln noch an diesem Tag«, anders gesagt, »sofort«. Noch an den äußersten Enden der Bürokratie konnte niemand sicher sein, ob das Suchlicht aus der Downing Street ihn nicht irgendwann erfassen und mit Weisungen fordern würde. Die Wirkung war dramatisch. Es erhöhte den Pulsschlag des gesamten Regierungsapparats, wie Whitehall es noch nie erlebt hatte. Respektable Beamte gingen nur noch im Laufschritt durch die Korridore, schrieb John Colville 1968 in einem Sammelband von Erinnerungen zu Churchills Führungsstil unter dem Titel »Action this day«. Der Apparat surrte und schnurrte, ob bei großen oder kleinen Anfragen des Premiers, ob die Flagge über der Admiralty, die man von der Downing Street aus sehen konnte, groß genug wehe oder wie viele Prominente der Innenminister bis Ende Juni 1940 interniert habe. 22.000 Österreicher und Deutsche wurden zwischen Mai und Juli 1940 interniert, aus panischer Angst vor einer fünften Kolonne auf der Insel. In seinen Kriegserinnerungen verkündete Churchill seinen Glauben an das geschriebene Wort wie ein Evangelium. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Amtsgeschäfte durch das geschriebene Wort geleitet werden sollten. Schriftliche Weisungen besaßen so viel Gewicht, dass sie, ohne ausdrücklich als Befehle bezeichnet zu sein, sich häufig in Aktionen umsetzten. Auch zur Frage der schriftlichen Antworten vertrat er eine eindeutige Meinung. Es muss vollkommene Klarheit darüber herrschen, dass alle von mir ausgehenden Weisungen nachher schriftlich bestätigt werden sollen und dass ich keine Verantwortung für Sachen der nationalen Verteidigung, die ich angeblich entschieden habe, übernehmen kann, wenn diese nicht schriftlich festgelegt sind. Schriftliche Antworten besaßen höheren Dokumentarwert und waren auch deshalb dem mündlichen Vortrag vorzuziehen, weil sie Churchill Zeit ersparten. Der Premierminister kannte keine Pause. Konzentrierte Arbeit war sein Leben. Dass Leute mitten im Krieg ein paar Tage Ferien nahmen, wollte er partout nicht verstehen. Ich wünsche euch ein geschäftiges Weihnachten und ein hektisches Neujahr. Mit dieser Botschaft beglückte er zur Wende 1940-41 seine unmittelbaren Angestellten. Die hatten Mühe, mit dem Workaholic Churchill Schritt zu halten. Als Mann in den späten 60er Jahren des Lebens hielt der Premier 5 Jahre lang eine Arbeitswoche von 90 Stunden durch und überlebte in der Zeit Herzanfälle und Lungenentzündungen. Es hätte einen Jüngeren aus dem Gleis geworfen. Das Ungestüm an der Spitze, so hilfreich zum Anwerfen des Regierungsmotors, fand weniger Gnade vor den oberen Militärs. Am häufigsten rieb sich an dem Unruhegeist Churchill Feldmarschall Alan Brooke, seit 1941 Chief of the Imperial General Staff, Generalstabschef. 1943, nachdem er geadelt worden war, nannte er sich Lord Alan Brooke. Winston hat 10 Ideen pro Tag, meinte er, von denen nur eine gut ist, aber er weiß nicht welche. Das war noch vergleichsweise höflich formuliert. Die Kriegstagebücher des Generals machten bei ihrer Veröffentlichung 1955 und 57, obwohl vom Autor selbst zensiert, mit ihren Urteilen über Churchill und alliierte Stäbe einige Furore. Alan Brooke ist der klassische Fall des Strategen, der sich ungenügend gewürdigt fühlt. Und er nahm Anstoß daran, wie flüchtig Churchill in seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges die Leistungen der Generalität behandelte. Das bewog ihn, seine nie für die Öffentlichkeit vorgesehenen Tagebücher doch zu publizieren. Auch wollte er eine offene Rechnung begleichen. Hatte er Churchill doch nie verziehen, dass dieser sein Versprechen, ihn, Alan Brooke, als Oberbefehlshaber der alliierten Truppen bei der Landung in der Normandie durchzusetzen, brach und dem Druck der Amerikaner nachgab, diese Position General Dwight D. Eisenhower zu überantworten. Eine Eintragung wie die vom 10. September 1944, erst 2001 in einer vollständigen Ausgabe der Tagebücher gedruckt, ist besonders aufschlussreich für diese gespannte Partnerschaft, in der sich Rivalität und gegenseitige Anerkennung letztendlich doch zu einem effizienten Resultat verbanden. Das Wunderbare ist, dass 3/4 der Menschheit Churchill für einen der großen Strategen der Geschichte hält, einen zweiten Marlborough, während das andere Viertel keine Ahnung hat, was für eine öffentliche Bedrohung er ist und während des ganzen Kriegsverlaufs war. Gut, dass die Welt davon nie erfährt und nie die tönernen Füße bei diesem übermenschlichen Wesen vermutet. Ohne Churchill wäre England mit Sicherheit verloren gewesen. Mit ihm stand England ein um das andere Mal am Rand des Desasters. Noch nie habe ich einen Menschen mit gleicher Inbrunst bewundert und verachtet. Noch nie sind solche extremen Widersprüche in einem menschlichen Wesen zusammengekommen. Der Mitarbeiterstab, das engere Kriegskabinett, der Generalstab, die Schreibkräfte, aber auch Winston und Clementine Churchill selbst bezogen während des Krieges einen geheimen Untergrundkomplex im Office of Works am Ende und gegenüber dem Außenministerium, Annex genannt, der heute als Churchill War Rooms der Öffentlichkeit zugänglich ist. Er wurde zum Nervenzentrum der Kriegsführung Großbritanniens. Auch wenn Churchill trotz der Gefahren im Luftkrieg über England 1940-41 weiterhin bei Tage Sitzungen in der Downing Street abhielt und auch nachts häufig seine gewohnte Schlafstatt dort vorzog. Im Milieu der unterirdischen Räume und angesichts der alles überflutenden Aktivität verschwammen erst recht die Grenzen zwischen privat und beruflich. Man aß gemeinsam und nahm gleichzeitig Aufträge entgegen. Auch Churchill und seine Frau setzten keine Barrieren zwischen sich und die Mitarbeiter. Clementine spielte häufig die Gastgeberin für einzelne Gesprächspartner oder kleinere Gruppen, während ihr Mann an seiner alten Gewohnheit festhielt, Besucher oder Berater morgens im Bett zu empfangen, auch Sekretärinnen zum ewig dringlichen Diktat wie ein morgenländischer Potentat. In John Colvilles hier mehrfach erwähnten Tagebüchern »The Fringes of Power – Downing Street Diaries 1939-1955« lesen wir unter dem 27. Juni 1940, als ich gegen 10 Uhr das Schlafzimmer des Premierministers betrat, lag er in seinem roten Morgenmantel in seinem Bett, paffte eine Zigarre und diktierte Mrs. Hill, die mit einer Schreibmaschine am Fuße seines Bettes saß. Sein Aktenkoffer, halb voll mit Papieren, lag geöffnet auf der Bettdecke. Neben ihm stand ein riesiger, verchromter Spucknapf. Sein schwarzer Kater Nelson, der an die Stelle der alten schwarzen Nummer 10 Katze getreten war, räkelte sich an seinem Fußende. Hin und wieder blickte er ihn zärtlich an und sagte, »Cat, Darling.« Das waren die Usancen eines völlig seiner Self-Expression ergebenen Mannes, der sich gänzlich ungehemmt auslebte und damit eine Fama um sich verbreitete, die beträchtlich zur Steigerung seiner Popularität beitrug. Den Zeitgenossen erschien Churchill als Exzentriker. Genau das, was die gedrückte Stimmung der Briten begrüßte, wie A.J.P. Taylor geschrieben hat. Es war mehr als nur ein Quäntchen von einem Schauspieler an ihm. Bestimmte Utensilien gehörten zur Marke Churchill, seit langem sorgfältig von ihm gepflegt. Die Zigarre, der Gehstock, die Kollektion seiner Hüte und Zylinder, der rote Morgenmantel, in dem er 1943 in Marrakesch vor Roosevelt erschien, um sich von ihm zu verabschieden. Jetzt kam der Siren Suit hinzu, ein der Kindermode entliehener, einteiliger, in der vertikalen Mitte durch einen Reißverschluss zu schließender Anzug, den Clementine für ihn hatte entwerfen lassen, weil er praktisch war, ein Allerweltskleidungsstück, das leicht an- und auszuziehen war. Die Feuerwehrleute trugen einen Siren Suit als ihre Berufskleidung, wenn Sirenen, daher der Name, einen neuen Luftangriff ankündigten. Später trat als wichtigstes Erkennungsmerkmal Churchills das V-Zeichen hinzu, die Adaption eines ursprünglich rüden Signals. Die Legende von seinem Appetit und seiner Trinkfestigkeit taten ein Übriges, seinen Ruf als Ausnahmeerscheinung zu festigen. Harold Macmillan nennt Churchill in seinen Memoiren einen superben Showman, was allgemeiner Einschätzung entsprach. Das betraf auch seine Sprache. Er war in allem ein Meister der Selbstinszenierung. Alle diese Bühnenstützen hätten ihm freilich nichts genützt, wenn die Menschen nicht den Willen des geborenen Kriegers erkannt hätten. Das eigentliche Charisma Churchills und seinen Mut, auch in scheinbar aussichtsloser Lage, vor Hitler nicht in die Knie zu gehen. Seinem Privatsekretär Sir John Martin verriet er, »Ich mag in Ihren Augen grimmig aussehen, aber grimmig bin ich nur einem gegenüber, Hitler.« Im Übrigen verdankte Churchill seine erstaunliche physische Kraft nicht allein einer glücklichen Konstitution, sondern auch einem Schnippchen, mit dem er die Natur gleichsam überlistete. Der entsprechende Eintrag im zweiten Band seiner Kriegsmemoiren ist berühmt genug, um hier in Gänze zitiert zu werden. Er folgt der am Anfang dieses Kapitels zitierten Stelle über Churchills Entschlossenheit, seine Energie des Geistes zu mobilisieren, um mit den jungen, frischen Giganten Schritt halten zu können. Zu diesem Zwecke nahm ich meine Zuflucht zu einer Lebensführung, die mir in den Jahren 1914 und 1915 in der Admiralität aufgezwungen worden war und die, wie ich feststellen konnte, meine tägliche Arbeitsleistung gewaltig steigerte. Ich ging jeden Tag, sobald als möglich nach Mittag, auf mindestens eine Stunde zu Bett. Wobei mir meine glückliche Begabung, fast augenblicklich tief einzuschlafen, vollauf zustatten kam. Auf diese Weise brachte ich es zustande, die Arbeit von anderthalb Tagen in einen einzigen hineinzuzwängen. Es liegt nicht in der Absicht der Natur, dass die Menschen von 8 Uhr morgens bis Mitternacht arbeiten sollen, ohne die Erquickung eines gesegneten Vergessens, die, selbst wenn sie nur 20 Minuten währt, alle Lebenskräfte zu erneuern vermag. Es tat mir leid, dass ich mich selbst wie ein kleines Kind jeden Nachmittag ins Bett schicken musste. Aber ich wurde dafür entschädigt, wenn ich dann imstande war, die Nacht hindurch bis 2 Uhr morgens oder noch später, manchmal viel später, zu arbeiten und den neuen Arbeitstag um 8 oder 9 Uhr zu beginnen. Den ganzen Krieg hindurch habe ich diese Gewohnheit eingehalten. Und ich empfehle sie anderen, die es je notwendig finden, längere Zeit hindurch das Letzte an Energie aus dem menschlichen Organismus herauszuholen. Gönnte sich Churchill keine Erholung? Doch, Wochenenden in Chequers, dem Landsitz der Regierung, konnten punktiert sein von kurzen Stunden der Leichtigkeit und der Ablenkung, mit Gästen oder ausgewählten Mitarbeitern. Aber auch dort war der Tag der konzentrierten Arbeit gewidmet. Erst nach dem Dinner kamen bevorzugt Filme ins Programm, am besten mit heldenhaften oder humorvollen Themen. »That Hamilton Woman« mit Laurence Olivier und Vivien Leigh in den Hauptrollen, 1941, über die Liebesbeziehung zwischen Admiral Nelson und Lady Hamilton, hatte es Churchill besonders angetan. Als ihm während einer Show mit den Marx Brothers am 10. Mai 1941 über die Landung von Rudolf Hess in Schottland berichtet wurde, gab er zur Antwort: »Hess oder kein Hess, ich will jetzt die Marx Brothers sehen.« Die Absetzung Mussolinis in Italien am 25. Juli 1943 teilte er selbst seinen Gästen während einer Donald Duck-Vorführung mit. War auch das nur wieder ein geschicktes Spiel mit seinem exzentrischen Image? Die Filmvorstellungen gingen meist gegen 22 oder 23 Uhr zu Ende, wonach Churchill erneut aufdrehte und zur Besprechung oder zum Diktat rief, bis in die frühen Morgenstunden. Man nannte es seine Midnight Follies, Churchills Mitternachtsverrücktheiten. Wer auf den Landsitz eingeladen wurde, wusste, statt Dine and Sleep hieß es Dine and Stay Awake, dinieren und wach bleiben. Der Zweite Weltkrieg, 2. England Alone. Mers el Kebir oder Der Preis der Freiheit. Erstes Problem für Churchill war Frankreich. Das Land hatte nach seiner militärischen Niederlage Friedensverhandlungen mit Deutschland begonnen, und das warf die Frage auf, was würde mit der französischen Flotte? Sie war stärker als die deutsche Marine, und der Gedanke, sie könnte jetzt Hitler in die Hände fallen, beunruhigte auch die USA. In Artikel 8 des Waffenstillstandsabkommens hatte das Deutsche Reich feierlich und fest erklärt, es habe nicht die Absicht, Forderungen bezüglich der französischen Flotte zu erheben oder sie während des Krieges zu eigenen Zwecken einzusetzen. »Was ist der Wert solcher Versprechen?«, rief der Premier dem Unterhaus am 25. Juni 1940 zu. »Fragt ein halbes Dutzend Länder Europas, was von solchen feierlichen Garantien zu halten ist.« Er forderte stattdessen von der französischen Regierung, mit der London noch immer alliiert war, die Schiffe in britische Gewässer oder weit weg vom europäischen Schauplatz in die Karibik zu überführen. Der Appell kam nicht an. Frankreichs Marineminister François Darlan versuchte, Churchill mit der Zusage zu beruhigen, die Flotte nicht in deutsche Hände fallen zu lassen. Die französischen Schiffe lagen verstreut vor Anker. Einige befanden sich in britischen Häfen, aber das Gros war in Mers el Kebir, Oran, im französischen Algerien versammelt. Da traf Churchill eine gravierende Entscheidung. Am späten Nachmittag des 3. Juli 1940 ließ er durch ein britisches Marinegeschwader die französischen Schiffe beschießen. Diese waren selbstverständlich nicht auf einen Angriff seitens des Bündnispartners gefasst. 1297 französische Seeleute kamen ums Leben. Ein Schlachtschiff wurde versenkt, 5 weitere Schiffe schwer beschädigt. Dem Parlament berichtete der Premier am Tag danach über die Tragödie der französischen Flotte, die auch seine Tragödie war. Die Tragödie eines Mannes, der keine gute Alternative sah, sein Land vor der möglichen Arglist des deutschen Gegners zu schützen. In seinen Kriegsmemoiren beschrieb er die schreckliche Episode Oran als eine verhasste Entscheidung, die unnatürlichste und qualvollste, die ich je zu treffen hatte. Ein Leben lang hatte Churchill nur die höchste Bewunderung, ja Anhänglichkeit für Frankreich empfunden. Den Bündnispartner derart zu treffen, traf auch ihn selbst. Die Sicherung der Freiheit, ein Härtetest. Umso überraschter war der Premier, als sein Bericht über die Tragödie vom Unterhaus mit minutenlangem Beifall quittiert wurde, dem sich zum ersten Mal auch die eigene Partei, die Konservativen, rückhaltlos anschloss. Er war überwältigt. Seine Augen füllten sich mit Tränen, erzählte sein Privatsekretär Sir John Martin. Noch gerührter war Churchill über die Reaktion von General Charles de Gaulle, der am 15. Juni nach England geflohen war und sich dort als Anführer der Truppen von France Libre, dem freien Frankreich, etabliert hatte. In einer Radioansprache am 18. Juli versuchte de Gaulle, seinen französischen Zuhörern das bittere Geschehen in Mers-el-Kébir verständlich zu machen, indem er auf den Kern, den Erhalt der Freiheit, abhob. Kein Franzose, der seinen Namen wert ist, kann zweifeln, dass eine britische Niederlage die Versklavung auch seines Landes auf immer besiegeln würde. Unsere beiden Völker sind noch immer miteinander verbunden. Entweder wir werden beide erliegen oder wir werden Seite an Seite triumphieren. Die Vichy-Regierung andererseits brach die Beziehungen zu London prompt ab. Und auch der damals diskutierte Plan, England und Frankreich zu einer politischen Union zu vereinen, war indiskutabel geworden. Dafür stieg Churchills Popularität unter den Briten laut einer Gallup-Umfrage auf 88%. Trotz seiner beschwichtigenden Worte trug de Gaulle schwer an Oran. Er sollte seine Beziehungen zu den Angelsachsen und deren Beziehungen zu ihm empfindlich belasten. In Churchills Kriegsmemoiren lesen wir, de Gaulle empfand es dem französischen Volk gegenüber als notwendig, eine stolze, hochmütige Haltung gegenüber dem perfiden Albion einzunehmen, obgleich er als Verbannter von unserem Schutz abhängig war und in unserer Mitte lebte. Eines Tages erklärte er mir sogar diese Technik. Er musste rüde sein gegenüber den Briten, um vor französischen Augen zu beweisen, dass er keine britische Marionette war. Außenminister Anthony Eden ging weiter. Ihm sei seit Ribbentrop noch niemand von solcher Grobheit begegnet wie dieser Franzose. Er ist steif, arrogant, ein unverschämter Mann in seinem Starrsinn, seiner Eitelkeit und seinem völligen Fehlen jeder diplomatischen Finesse. Präsident Roosevelt, der den General im Januar 1943 auf der Casablanca-Konferenz traf, kabelte von dort nach Washington: Die temperamentvolle Lady de Gaulle war ziemlich hochnäsig. Roosevelt und Churchill hielten Abstand zu dem gallischen Querkopf. Doch waren sich der britische Premier und der Anführer von France Libre einig, dass sie Frankreich nach dem Krieg wieder als europäische Macht etablieren wollten. Am 11. November 1944, dem Waffenstillstandstag des Ersten Weltkrieges, gingen Churchill und de Gaulle zusammen unter dem Jubel der inzwischen befreiten Franzosen die Champs-Élysées entlang. 14 Jahre später, de Gaulle ist inzwischen Staatspräsident der 5. Republik geworden, überreicht er dem britischen Ex-Premier das Croix de la Libération, die höchste Auszeichnung für Helden der Befreiung Frankreichs. Da ist Oran längst in den Hintergrund gerückt. Im April 1960, während eines Staatsbesuchs in London, spricht de Gaulle öffentlich von Le Grand Churchill, was diesen zu Tränen bewegt, die ihn oft zu übermannen pflegten. In seinen Memoiren der Hoffnung machte de Gaulle Le Grand Churchill ein großes Kompliment. Es ist Winston Churchills unsterblicher Ruhm, in der härtesten Prüfung, die England je kannte, seinem Land und vielen anderen Lenker und Inspiration gewesen zu sein. Auf der Potsdamer Konferenz vom Juli 1945 äußerte sich der neue amerikanische Präsident Harry Truman Churchill gegenüber ganz ähnlich. »Wären Sie wie Frankreich untergegangen, müssten wir die Deutschen heute vielleicht an der amerikanischen Küste abwehren.« Churchill beschrieb später den 3. Juli 1940, trotz des persönlichen Kummers, den er empfand, als einen Tag von strategischer Bedeutung. Dass die französische Marine als Machtfaktor fast mit einem einzigen Schlag durch eine gewaltsame Handlung ausgeschaltet wurde, machte in allen Ländern tiefen Eindruck. Da war dieses England, das schon viele für erledigt gehalten hatten, und nun führte es einen rücksichtslosen Schlag gegen den besten Freund von gestern. Ein Signal vor allem an die amerikanische Adresse. England war angeschlagen, aber noch nicht ausgezählt, bedroht aber noch wehrhaft. Es sollte sich bald die Gelegenheit ergeben, dies erneut und noch dramatischer unter Beweis zu stellen. England im Schatten des deutschen Diktators. Am 11. Mai hatte sich Goebbels in seinem Tagebuch notiert, Churchill ist nun wirklich zum Premier ernannt. Klare Fronten, das lieben wir. Ähnlich triumphal äußerte sich der Diktator in seiner Rede vor dem Reichstag am 19. Juli 1940. Herr Churchill sollte mir dieses Mal vielleicht ausnahmsweise glauben, wenn ich als Prophet jetzt Folgendes ausspreche. Es wird ein großes Weltreich zerstört werden. Ein Weltreich, das zu vernichten oder auch nur zu schädigen niemals meine Absicht war. Allein ich bin mir darüber im Klaren, dass die Fortführung dieses Kampfes nur mit der vollständigen Zertrümmerung des einen der beiden Kämpfenden enden wird. Mr. Churchill mag glauben, dass dies Deutschland ist. Ich weiß, es wird England sein. Das befürchteten im Sommer 1940 auch viele Briten. Hätten sie gewusst, wie es wirklich um ihr Land stand, als die braune Macht von holländischen, belgischen und französischen Häfen und Flugplätzen zur Insel schaute, hätte der Kleinmut sie schier überwältigen können. Am 21. August 1940 sah sich Schatzkanzler Sir John Simon genötigt, das Kriegskabinett zu warnen, dass die Kosten für Munition, Rohmaterialien und Industrieausrüstungen, die man für den Einkauf in den USA in den nächsten 12 Monaten veranschlagt hatte, sich auf 3,2 Milliarden Dollar beliefen. Die verbleibenden Gold- und Dollarreserven der Bank of England aber nur noch weniger als 2 Milliarden Dollar ausmachten. Großbritannien werde mithin seine Rücklagen bis Dezember 1940 erschöpft haben und danach nicht mehr bezahlen können, was man für den Krieg, nein, fürs Überleben benötigte: Öl, Nahrung, Rohmaterialien, Technologie, Waffen. Selbst wenn England also die drohende Invasionsgefahr überstehen würde, wäre es nicht in der Lage, den Krieg nach Neujahr 1941 lange fortzusetzen. Churchill war sich der Lage längst bewusst, noch ehe die Zahlen des Ministers sie bestätigten. Das zeigte schon sein berühmtes Bekenntnis 3 Tage nach seiner Ernennung zum Premierminister vor dem Kabinett und anschließend dem Unterhaus, er habe nichts anzubieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Bedenkt man, wie genau er die prekäre Situation der Insel kannte, klingt jener andere Passus aus dieser Rede vom 13. Mai umso trotziger. Sie fragen, was ist unser Ziel? Ich kann es in einem Wort nennen: Sieg. Sieg um jeden Preis. Sieg trotz aller Schrecken. Sieg, wie lange und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag, denn ohne Sieg gibt es kein Weiterleben. Doch ich übernehme meine Aufgabe voller Hoffnung und Energie. 2 Wochen danach war zwar das Heer in Dünkirchen wie durch ein Wunder einer Katastrophe entgangen, aber unter Zurücklassung eines riesigen Arsenals von Kriegsmaterial. Gewohnt, nichts zu beschönigen, schenkte Churchill dem Unterhaus in seiner Rede vom 4. Juni 1940 reinen Wein ein. Kriege werden nicht mit Evakuierungen gewonnen. Wir dürfen uns nicht blindstellen vor der Tatsache, dass das, was in Frankreich und Belgien passiert ist, einem kolossalen militärischen Desaster gleichkommt. Doch sofort schaltet er in derselben Rede auf unbeugsamen Widerstand. Wie in rhetorischem Tiefflug kommt es über die Köpfe der Abgeordneten. Wir werden kämpfen bis zum Ende. Wir werden in Frankreich kämpfen, wir werden auf den Meeren und Ozeanen kämpfen. Wir werden mit wachsender Zuversicht und wachsender Stärke am Himmel kämpfen. Wir werden unsere Insel verteidigen, wie hoch auch immer der Preis. Wir werden auf den Stränden kämpfen, wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen, wir werden auf den Feldern und auf den Straßen kämpfen, wir werden in den Hügeln kämpfen, wir werden uns nie ergeben. Nur die wenigsten wissen, was Churchill, als der Beifall nach dem letzten Satz wie eine Welle hochstieg, nach dem »We shall never surrender« einem Abgeordneten neben sich zusteckte, »und wir werden sie bekämpfen mit den Enden zerbrochener Flaschen«. Denn das ist verdammt alles, was wir noch haben. We will fight them with the butt end of broken bottles. Because that's bloody well all we've got. Das hat Kay Hall, eine amerikanische Erbin und Freundin der Churchill-Familie, in ihrem Erinnerungsband The Irrepressible Churchill, Winston's World Wars and Wit festgehalten. We shall never surrender inspirierte ihn zur nächsten Herausforderung. Man sagt uns, Herr Hitler habe den Plan einer Invasion auf den britischen Inseln. Das haben auch andere oft erwogen. Als Napoleon ein Jahr lang 1804 und 5 mit seinen Flachbodenschiffen und seiner Grande Armee in Boulogne lag, sagte ihm jemand, es wachsen bittere Kräuter in England. Davon gibt es eine ganze Menge mehr, seit unsere Truppen aus Dünkirchen zurückgekehrt sind. England werde nicht wanken noch weichen, sondern den Kampf fortsetzen, bis zur gottgewollten Stunde die neue Welt mit all ihrer Macht und Kraft zur Hilfe und Befreiung der Alten auftritt. Zwei Wochen später, nach der Kapitulation Frankreichs, fallen dann die Worte, die das britische nationale Gedächtnis seither wie eine Ikone bewahrt. Lasst uns darum unsere Pflicht tun und so, dass, wenn das britische Empire und sein Commonwealth noch 1000 Jahre bestehen, die Menschen immer noch sagen werden, dies war ihre größte Stunde. The finest hour. Es ist das totemische Wort schlechthin, mit dem die Briten noch heute stolz auf 1940 und ihren Widerstand gegen Hitler zurückschauen. Dabei machte Churchill immer einen Unterschied zwischen dem Diktator und dem Land, das dieser sich gefügig gemacht hatte, Deutschland. Gegenüber de Gaulle, der aus dem englischen Exil die Truppen des freien Frankreich dirigierte, verriet er im Dezember 1940 auf dem Landsitz Chequers: Wir kämpfen gegen die Nazis, nicht gegen Deutschland. Deutschland hat es schon vor der Gestapo gegeben. So berichtet es John Colville in dem erwähnten Sammelband Action This Day. Dass die Briten sich auf ihrer Insel zum Kampf rüsten wollten, war Hitler ein Rätsel. Hatte er nicht nach Dünkirchen allerlei Fäden gezogen zur Auslotung eines Verhandlungsfriedens mit London? Von der Notwendigkeit einer Kooperation der nordischen Völker war er überzeugt. Freilich seine Hochachtung vor den Engländern basierte auf einer völligen Fehleinschätzung ihres Charakters, den er sich als Spiegelbild eigener Rücksichtslosigkeit ausmalte. Wie sich Hitler und seine Vasallen England vorstellten, wird besonders deutlich in dem Handbuch der SS zur Vorbereitung der Invasion auf der Insel, das unauffällig harmlos Informationsheft Großbritannien betitelt war und nach dem Krieg bekannt wurde. Diese Broschüre, für die der Leiter der Gruppe 4E im Reichssicherheitshauptamt verantwortlich zeichnete, der für die polizeiliche Spionageabwehr zuständige SS-Standartenführer Walter Schellenberg, ist eines der faszinierendsten Dokumente aus der deutsch-britischen Beziehungsgeschichte. Immer wieder meldet sich in dem Text die traditionelle deutsche Bewunderung für die Vettern auf der anderen Seite des Kanals zu Wort, aber auf oft peinliche Weise. Attribute des englischen Nationalcharakters seien Skrupellosigkeit, Disziplin, kühles Kalkulieren und ruchloses Handeln. Bei der Beurteilung der Eliteerziehung an den englischen Privatschulen wird der Verfasser geradezu hymnisch. Das ist der Ort, an dem der zukünftige Gentleman erzogen wird. Der Gentleman, der in Deutschland die Verkörperung des Bösen sieht, doch zugleich britische Macht für unantastbar hält. Alleiniger Zweck dieses Erziehungssystems ist es, Menschen von starkem Willen und grenzenloser Energie heranzubilden, die geistige Themen für Zeitverschwendung halten, aber die menschliche Natur kennen und wissen, wie man herrscht. Dies sind wohlerzogene Leute, die in ihrer gewissenlosen Art englische Idealvorstellungen repräsentieren und den Sinn ihres Lebens einzig in der Beförderung der Interessen der herrschenden Klasse erblicken. Im Grunde war diese Passage, wie viele andere, nichts als eine verkappte Beschreibung eigener Art, projiziert auf ein Gegenüber, an dem man sich selbst hochstilisierte. Das entsprach, wie gesagt, ganz Hitlers eigenem Denken. Sogar in der zitierten Rede vor dem Reichstag am 19. Juli 1940 ließ er seinen Respekt vor England und dem britischen Empire durchblicken. In vielem sein missverstandenes Vorbild. Zum außenpolitischen Programm seiner Regierung habe immer die Herbeiführung des gleichen Verhältnisses zu England gehört. Verräterisches Bekenntnis eines Diktators, der zur Weltmacht seiner Zeit aufzuschließen hoffte. Ein Echo der Sehnsucht, die schon den letzten deutschen Kaiser umgetrieben hatte. Noch in den letzten Kriegstagen sollte Hitler in Gesprächen mit engsten Getreuen darüber klagen, dass sich die Insel ihm immer versagt hatte. Wenn das Schicksal diesem verkalkten England doch einen zweiten Pitt geschenkt hätte, anstelle dieses verjudeten, halb amerikanischen Trunkenboldes Winston Churchill, so Joachim Fest in »Der Untergang«. Doch Churchill ließ sich nicht schmeicheln oder erweichen, nicht 1940 und nicht später. Und Hitler gab seine Antwort mit der Weisung Nummer 16 vom 16. Juli, da England trotz seiner militärisch aussichtslosen Lage noch keine Anzeichen einer Verständigungsbereitschaft zu erkennen gibt, habe ich mich entschlossen, eine Landungsoperation vorzubereiten. Zweck dieser Operation ist es, das englische Mutterland als Basis für die Fortführung des Krieges gegen Deutschland auszuschalten und, wenn es erforderlich sein sollte, in vollem Umfang zu besetzen. Das Unternehmen führt den Decknamen Seelöwe. Für ein solches Unternehmen aber waren die deutschen Seekräfte seit Norwegen, wo man noch kaum aufgearbeitete Verluste erlitten hatte, nur schlecht gerüstet. Eine seegestützte Invasion konnte nur gelingen, wenn zuvor die Royal Air Force ausgeschaltet war. Also ließ Hitler am 1. August seine Weisung Nummer 17 folgen. Um die Voraussetzungen für die endgültige Niederringung Englands zu schaffen, befehle ich Folgendes. Die deutsche Fliegertruppe hat mit allen zur Verfügung stehenden Kräften die englische Luftwaffe möglichst bald niederzukämpfen. Diese Hoffnung aber schwand während der folgenden Battle of Britain mehr und mehr, sodass der Zeitpunkt der Landung, ursprünglich für den 15. September vorgesehen, immer weiter verschoben werden musste, bis die Invasion nach dem Angriff Hitlers auf die Sowjetunion im Juni 1941 ganz aufgegeben wurde. The Battle of Britain. Martin Gilbert, Churchills offizieller Biograf, entdeckte in den 60er Jahren in einem Stoß von Materialien, die Churchills Sohn Randolph für die gerade begonnene Arbeit an der Lebensbeschreibung seines Vaters noch sichten wollte, wozu er aber wegen seines frühen Todes 1968 nicht mehr kam, eine erstaunliche Aufzeichnung. Sie stammte von einem gewissen Major Sir Merlin de Grasse Evans, der einst zusammen mit Winston Churchill Schüler in Harrow gewesen war. Dort hatte der 16-Jährige ihm 1891 einen Traum mitgeteilt. »Ich werde London und England vor dem Unglück bewahren. In der hohen Stellung, die ich einnehmen werde, wird es mir zufallen, die Hauptstadt und das Empire zu retten.« Ein parapsychologischer Vorgriff auf 1940, der, bis auf die Rettung des Empire, in Erfüllung gehen sollte. Als eine Eskalation in Zeitlupe, so entwickelte sich für die Insel das schicksalhafte Jahr 1940. A.J.P. Taylor nennt die Operation Seelöwe eine Mischung aus Improvisation und Bluff. Es war eine Abfolge von Ad-hoc-Entscheidungen ohne systematische Vorbereitung. Vielleicht war der Diktator 1940 aufgrund seiner oft dokumentierten Bewunderung für England gehemmt. und da er nie glaubte, dass Großbritannien Deutschlands Dominanz auf dem Kontinent behelligen könnte, musste er sich auch nicht bis zum Letzten erschöpfen bei dem Versuch, die Insel zu unterwerfen. Für Hitler lag der Hauptfeind nicht im Westen, sondern im Osten, Russland. Ein rascher Sieg dort würde England schon noch an den Verhandlungstisch bringen. Von solchen Gedankengängen wussten die Briten im Sommer 1940 nichts. Hitlers Weisung vom 1. August an seine Fliegertruppe, mit allen zur Verfügung stehenden Kräften die englische Luftwaffe möglichst bald niederzukämpfen, signalisierte ihnen, in welcher Gefahr sie schwebten. Außenminister Lord Halifax hatte am 22. Juli in einer kurzen Radiomitteilung, die ganz nach Churchill klang, mit dem deutschen Friedensangebot vom 19. Juli kurzen Prozess gemacht. Hitler mag das Hakenkreuz aufpflanzen, wo er will, aber wenn er die Stärke Britanniens nicht untergraben kann, ist sein Reich auf Sand gebaut. Die Battle of Britain begann. Wir müssen sie nicht im Einzelnen nacherzählen. Die Royal Air Force litt neben der numerischen Unterlegenheit ihrer Kampfflugzeuge noch an einem anderen Handicap, einem Mangel an ausgebildeten Piloten. Die Neurekrutierten blieben hinter der Zahl der Verluste deutlich zurück. Was half, waren Piloten aus befreundeten, von Hitler besetzten Ländern, die auf der Insel Zuflucht gefunden hatten, darunter über 100 Polen. Auch das Commonwealth sprang ein. Unter den insgesamt etwa 3000 Piloten, die während der Battle of Britain zum Einsatz kamen, waren rund ein Fünftel Nicht-Briten. Aber auch die deutsche Luftwaffe operierte mit zwei großen Defiziten. Einmal unterschätzte man die Wirksamkeit der 50 rund um die Insel aufgestellten Radar-Frühwarnanlagen. Dieses Chain-Home genannte System mit seiner ausgeklügelten Kommunikation. Das zweite Defizit war die geringe Eindringtiefe der deutschen Messerschmitts. Deren 400 Liter Treibstofffüllungen reichten, kaum hatte man den Kanal überquert, gerade noch 15 bis 20 Minuten für den Kampf über den südlichen Grafschaften Englands. Das Royal Air Force Fighter Command dagegen hatte sozusagen ein Heimspiel, war eine seiner wendigen Spitfires getroffen, konnte der Pilot über heimischem Boden abspringen und sofort wieder eingesetzt werden. Sein deutsches Gegenüber dagegen landete, wenn es überlebte, in der Gefangenschaft. Die Moral des Fighter Command und notabene auch der Alkoholkonsum der Besatzungen war hoch. Man handelte nach einem krisentypischen Carpe Diem. »Wir schießen jeden Tag auf die Hunnen, dear boy«, sagte der Geschwaderkommandant Brian Kingcombe einmal zu einem Neuling, »und betrinken uns am Abend bestialisch.« Der Sommerhimmel über Südengland glich im August-September 1940 einer wechselnden Geometrie von sich überkreuzenden weißen oder schwarzen Spuren, dem die Menschen am Boden beinahe fasziniert zusahen, wie bei einem Schaufliegen. Der BBC-Kommentator Charles Gardner beschrieb eines dieser Luftduelle nach Art eines Cricket-Zweikampfes zwischen dem Werfer und dem Schlagmann. Auch Churchill ließ sich das Schauspiel von einem Fliegerhorst aus nicht entgehen. Doch die Bedrohung konnte rasch nahe rücken. Bei der Beerdigung der Toten des Großangriffs vom 30. August auf eines der wichtigsten Flugfelder, Biggin Hill in Kent, sprang der Geistliche in eines der offenen Gräber, um Deckung vor herannahenden Tieffliegern zu suchen. Am 20. August pries der Premier im Unterhaus die Leistung der Royal Air Force Piloten mit einem berühmten Wort. »Noch nie im Feld menschlicher Konflikte verdankten so viele, so wenigen so viel. Never in the field of human conflicts was so much owed by so many to so few.« Auch »The Few« ist bis heute eines jener ikonischen Churchill-Zitate aus dem Krieg mit hohem patriotischem Erkennungswert. Zum ersten Mal wurde Hitler in einer militärischen Auseinandersetzung in die Schranken gewiesen. Der Heroismus der »Few« wurde nach Oran das wichtigste Plus, vor allem in der amerikanischen Öffentlichkeit. England war allein, doch gerade darum umso bewundernswerter. The Blitz. Aber die Briten entrannen der Niederlage nur knapp. In den 2 Wochen von Ende August bis Anfang September schwanden die Widerstandskräfte der Royal Air Force. Die Verluste an Flugzeugen und Personal waren trotz aller Rüstungs- und Rekrutierungsanstrengungen kaum mehr wettzumachen. Da änderte die deutsche Seite, wie schon vor Dünkirchen, ihre Taktik auf unerwartete Weise. Der Auslöser dafür war Churchill, der eigentlich bis dahin in das Geschehen außer durch seine hochfliegende Rhetorik kaum eingegriffen hatte. Deutsche Bomben fielen am 24. August irrtümlich auf Ziele am Londoner Südrand mit insgesamt 76 Einschlägen, obwohl bis dahin ein strikter Befehl Hitlers vorlag, London auszusperren. Churchill beorderte noch am folgenden Tag 81 schwere Bomber in Richtung Berlin, von denen 29 ihr Ziel erreichten, mit Bombenabwürfen von nur begrenztem Schaden, aber umso größerer psychologischer Wirkung. Dass deutsches Territorium aus der Luft getroffen werden konnte, widerlegte alle Zusicherungen des Gegenteils durch die Nationalsozialisten, vor allem durch Göring. Am 4. September 1940 steigerte sich Hitler im Berliner Sportpalast bei Gelegenheit der Eröffnung des Winterhilfswerks in eine seiner üblichen Ragen. »Wenn die britische Luftwaffe 2 oder 3 oder 4.000 Kilogramm Bomben wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150.000, 180.000, 230.000, 300.000, 400.000, 1 Million Kilogramm. Wenn Sie erklären, Sie werden unsere Städte in großem Maße angreifen, wir werden Ihre Städte ausradieren.« Nichts Derartiges hatte Churchill erklärt. Berlin war ein Nadelstich, mehr nicht. Doch Hitler blieb dem eigenen Wutschnauben treu und befahl eine Änderung der Taktik just in dem Moment, wo sie kurz vor dem Erfolg stand. Jetzt gab es nur noch ein überragendes Angriffsziel, die britische Hauptstadt und ihre Bevölkerung. Damit begann im September 1940 die eigentliche Battle of Britain, obwohl die Briten das, was nun auf sie zukam, in Verkennung des deutschen Blitzkrieges im Westen bald nur noch und bis heute The Blitz nannten. Eine erste massive Bombensalve entlud die deutsche Luftwaffe bereits am 7. September über London, mit mehr als 400 Toten und über 4.000 Verletzten. Dem folgte 57 Tage lang ein unaufhörliches Bombardement bis zum 11. November. Nur an 10 Tagen fiel die Hölle wegen Schlechtwetter aus. Keine Stadt hat im Zweiten Weltkrieg eine solche Dauerbelagerung seiner Substanz und seiner Nerven erlebt wie London. Auch keine der Industriestädte Großbritanniens, die ebenfalls von der deutschen Luftwaffe heimgesucht wurden, ob Portsmouth, Birmingham, Manchester, Southampton, Hull, Newcastle, Cardiff, Liverpool, Belfast, Coventry oder auch Glasgow. Die deutschen Bomber schonten weitgehend den Westen Londons, obwohl der Buckingham Palace insgesamt 9 Treffer abbekam, davon den schwersten am 13. September nicht weit von den Privaträumen des Königspaares entfernt, das anwesend war. Auch verwüstete ein Volltreffer am 10. Mai 1941 die Abgeordnetenkammer des Unterhauses. Bevorzugtes Ziel waren immer wieder das East End, die Arbeitersiedlungen und die Themse Docks sowie die City. Wie würde die Bevölkerung reagieren, fragte man sich in der Regierung. Heldentaten des Durchhaltens konnte niemand voraussetzen. Die Nervosität war groß. Churchill hatte in einem Ukas an die Regierungsangestellten in hohen Ämtern wissen lassen, der Premier erwartet von allen, dass sie ein Beispiel von Festigkeit und Entschlossenheit geben. Sie müssen leichtfertige und schlecht verdaute Meinungsäußerungen in ihren Kreisen oder bei ihren Untergebenen unterdrücken und tadeln. Sie dürfen andernfalls nicht zaudern, jeden Offizier oder Beamten anzuzeigen oder wenn nötig zu entlassen. Aber der Slogan, der sich herausschälte, lautete ganz anders. London can take it. London kann es wegstecken. Dafür wurde der Ruf nach Vergeltung immer lauter. London can give it, schrieben Aufgebrachte an die Regierung. London kann auch austeilen. Viel zur Stärkung des Rückgrats trugen die königlichen Hoheiten bei, George VI. Und Königin Elizabeth, die spätere Queen Mother, die darauf bestanden, in London auszuharren und sich nicht wie viele andere Mitglieder der Aristokratie ins sichere Ausland zu begeben oder aufs Land zu flüchten. Stattdessen besuchte das Königspaar zerbombte Stadtbezirke in einer deutlichen Demonstration der Solidarität. Churchill schrieb an den König: Dieser Krieg hat den Thron und das Volk enger zusammengeschlossen als jemals zuvor. So auch ihn, Churchill, und die Regierten. Über seinen Besuch im Stadtteil Peckham im Londoner Süden am Tag nach dem ersten schweren Angriff vom 7. September schrieb er später in den Memoiren: Schon waren mitten in den Ruinen kleine Union Jacks aufgepflanzt worden. Ich brach in Tränen aus. Ismay, der uns begleitet hatte, berichtet, er habe eine alte Frau sagen hören: Seht ihr, es geht ihm wirklich nahe, er weint. Aber es waren nicht Tränen der Sorge, sondern des Staunens und der Bewunderung. Gebt's ihnen zurück, schrien die Leute. Sie sollen auch was abkriegen. Ich verpflichtete mich sogleich darauf zu achten, dass ihre Wünsche erfüllt wurden. Und dieses Versprechen ist ganz gewiss gehalten worden. Die Schuld ist in dem furchtbaren, systematischen Bombardement der deutschen Städte 10-fach, 20-fach heimgezahlt worden. Ja, der Feind hat alles reichlich wiedererhalten. Ein gerüttelt Maß, bis zum Überlaufen voll. Doch wehe der armen Menschheit. Größte Belastung für die Nerven der Londoner waren die anhaltenden Schlafstörungen. Jeder neue Alarm, der Blitz war in der Hauptsache ein Nachtkrieg, scheuchte die Menschen in primitive, wellblechbedeckte Unterkünfte, Anderson Shelters, in die U-Bahn-Stationen oder schlecht ausgerüstete Bunker. Viele zogen es vor, in vermeintlich sicheren Teilen ihrer Häuser Schutz zu suchen. Guter Schlaf war knapp, zumal Innenminister Herbert Morrison Ende September 1940 verfügte, dass jeder Mann zwischen 16 und 60 pro Monat 48 Stunden Feuerwehrdienste leisten müsse. Home Intelligence, eine Abteilung des Innenministeriums, in der Stimmungen und Reaktionen zum Krieg eingefangen wurden, erfasste die Lage in einem Bericht aus dem zerbombten Portsmouth sehr genau. Die Verfassung der Leute ist ungebrochen, aber ihre Nerven sind dahin. Dann im nächsten Satz: Sie wollen jedoch nicht nachgeben. Goebbels irrte zumindest teilweise, als er sich am 6. September in seinem Tagebuch notierte: Geraubter Schlaf wirft ein Volk nicht nieder. Die Demoralisation folgt erst der Verwüstung und dem Schrecken. Richtig, der geraubte Schlaf warf London und die übrigen in Mitleidenschaft gezogenen Städte nicht nieder. Aber Demoralisierung blieb trotz Verwüstung und Schrecken weitgehend aus. Diese Entdeckung mussten später auch die Alliierten machen, die der irrigen Annahme folgten, dass Area Bombing, das Flächenbombardement, werde die Deutschen in die Knie zwingen oder in den Aufstand gegen Hitler treiben. Wann wird Churchill kapitulieren? Befragte Goebbels sein Tagebuch im November 1940. Auch diese Hoffnung trug. Gewiss, hier und da machte sich Unmut über den Premier und die Maßnahmen der Regierung breit, die Rationierung von fast allem, von Nahrungsmitteln über Kleidungsstoffe bis zu Gebrauchsgegenständen des Alltags, nicht zu vergessen die Einschränkungen beim Wasser- und Energieverbrauch, all das war kein Anlass zur Freude. Da fiel Churchills gelegentlich altmodische Rhetorik mit dem Pomp ihrer Bildersprache beim einfachen Mann oft wie unter Dornen. Der Historiker Richard Toy hat in seinem Buch »The Roar of the Lion« 2013 nachzuweisen versucht, dass in der Nachbetrachtung Churchills berühmte Kriegsreden häufig übertrieben, das heißt übertrieben positiv geschildert worden seien. Ihr Echo am Boden war nicht annähernd so überwältigend wie gemeinhin angenommen, so Toy. Seine Quellen lesen sich faszinierend genug, wie immer, wenn ein Revisionist sich anschickt, am Sockel eines Denkmals zu rütteln. Und doch belegt auch Toy nur eines. Die britische Demokratie blieb auch unter den Herausforderungen des Krieges völlig intakt. Abweichende Meinungen, aller Hader mit der Politik änderte jedoch nichts an der grundsätzlichen Gegnerschaft der Bevölkerung zu den Nazis, den Nazis, wie Churchill es immer aussprach, mit weichem S in der Mitte. Etwas viel Wichtigeres sticht beim Blick auf das England dieser Zeit ins Auge. Die Menschen fanden im Widerstand den Schlüssel zu ihrer eigenen Identität. Was war schließlich die Freiheit der Kritik anderes als ein Teil jener Freiheit, zu deren Verteidigung man Krieg führte? Da waren Äußerungen des Unmuts und der Unzufriedenheit sekundäre Phänomene. Schließlich hatte Churchill gleich zu Beginn seiner Amtszeit Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß vorausgesagt. Sollte das Volk in Jubel ausbrechen, als sich diese Vorhersage in den dunklen Nächten 1940-41 erfüllte? Orwell fand eine gute Erklärung, als er 1941 in »The Lion and the Unicorn« schrieb: »In Momenten der tiefsten Krise gelingt es der Nation, sich plötzlich zusammenzufinden und rein nach Instinkt zu handeln. Es ist in Wirklichkeit ein Verhaltenskodex, den jeder versteht, ohne dass er jemals ausformuliert worden wäre.« Auf dieser Ebene fanden sich die Menschen und ihr Kriegspremier. Die Zustimmung zu ihm fiel während des ganzen Krieges nie unter 78%. Für Churchill und seine Korrespondenz mit Roosevelt waren die auf der Insel arbeitenden amerikanischen Medien eine große Hilfe. Gewohnt auf das etwas verstaubte England mit seinen imperialen Ambitionen herabzuschauen, entdeckten diese Journalisten plötzlich ein ganz anderes Land, mit einem moralischen Rückgrat, das ihnen Bewunderung entlockte. Ed Merrow, damaliger Studioleiter des CBS-Büros in London, der mit seinen Rundfunkberichten aus dem umkämpften Großbritannien in den USA zu einem Star wurde, sah am Tag nach einem schweren Angriff im September 1940 Flaggen aus vielen Häuserblocks aufragen, und keine einzige da oben war weiß. Merrow prägte nach dem Krieg ein berühmtes Wort über Churchills rhetorisches Arsenal: Er mobilisierte die englische Sprache und schickte sie in die Schlacht, um seinen Landsleuten festen Halt zu geben und die Europäer zu ermutigen, auf die sich die lange Nacht der Tyrannis gesenkt hatte. Vincent Sheehan, ein Mitglied im CBS-Team, stellte bereits in seinen 1943 veröffentlichten Erinnerungen eine Art Bekehrung bei sich fest. Es war in Dover, glaube ich, dass die Sache Englands in meinen Augen auch unsere Sache wurde. Genau diesen Konnex hatte Churchill im Denken des amerikanischen Präsidenten zu verankern versucht. »Ich glaube, wir haben es geschafft, den Krieg nicht zu verlieren«, schrieb Harold Nicholson während der Bombardierung an seine Frau Vita Sackville-West. »Aber wenn ich daran denke, wie um alles in der Welt wir ihn gewinnen wollen«, ergreift Angst meine Vorstellungskraft. Der Zweite Weltkrieg, 3. Churchill findet Entlastung. Lend-Lease und die Schlacht im Atlantik. Im November 1940 stellte sich Franklin Delano Roosevelt zum dritten Mal der Präsidentschaftswahl, was bedeutete, dass er zwischen Isolationisten, die eine Politik strikter Neutralität verlangten, und Interventionisten, die nach amerikanischer Hilfe für Großbritannien riefen, einen sorgfältig vieldeutigen Kurs steuern musste. Wenn die Kasse stimmte oder andere Vorteile für die USA winkten, konnte er es sich leisten, Hilfsabkommen mit den Briten zu schließen. Das war im September der Fall im Destroyer Four Bases Agreement, als die Royal Navy endlich die von Churchill schon im Mai erbetenen 50 Zerstörer aus amerikanischen Weltkriegsbeständen erhielt, für 99 Jahre Nutzungsrechte an britischen Luft- und Seebasen in der Karibik und in Neufundland. Es war eindeutig ein Geschäft zum größeren Vorteil der USA, aber die Briten waren froh über jedes zusätzliche Schiff zum Schutz der Konvois über den Atlantik, ihrer Rettungsleine, auch wenn von den 50 alten US-Zerstörern bis Ende 1940 erst 3 einsatzbereit waren. Roosevelt war vom Kampfgeist der Engländer tief beeindruckt. Schon bei Ausbruch des Krieges hatte er verkündet, dass die USA zwar ihrem Gesetz nach neutral seien, er aber keinem Amerikaner auferlegen könne, auch in seinem Denken neutral zu bleiben. Doch es war Churchill, der den nächsten Schachzug unternahm. In einem langen Schreiben vom 7. Dezember bat er FDR eindringlich um militärischen Nachschub. »Wir können möglicherweise auf der Strecke bleiben«, ließ er den Präsidenten auf dem Höhepunkt des deutschen Bombardements wissen, »und die USA würden vielleicht nicht mehr genügend Zeit haben, ihre Verteidigung rechtzeitig zu vervollkommnen. Eile tue Not.« Dann griff Churchill der Zeitgeschichte weit voraus. Die einzige Hoffnung auf eine vernünftige Welt nach dem Krieg sei die See- und Luftvormacht von Amerika und Großbritannien, den beiden großen liberalen Völkern. Allerdings sollte keiner der beiden die Position eines Bittstellers bei dem anderen einnehmen. Es solle vielmehr eine Partnerschaft unter Gleichen herrschen. Schwang in dieser Wortwahl nicht die uneingestandene Erkenntnis mit, dass England bereits Bittsteller war und damit schon jetzt kaum mehr dem Anspruch genügte, ein Partner untergleichen zu sein? Es war das Wetterleuchten einer Erkenntnis, der Churchill im Verlauf des Krieges nicht mehr ausweichen konnte. Immerhin brachte sein Schreiben den Präsidenten auf eine rettende Idee, das Leih- und Pachtgesetz, Land-Lease Act. Zur Begründung griff Roosevelt auf der Pressekonferenz vom 17. Dezember 1940, mit der er den Plan vorstellte, zu einem Bild. Man werde doch einem Nachbarn, dessen Haus vom Feuer bedroht ist, nicht den Gartenschlauch verweigern können. Den erhalte man nach Gebrauch doch wieder zurück. Mit Lend-Lease bekam England für die Dauer des Krieges auf Kredit all jene Güter und Materialien, für die es nach 1940 nicht mehr hätte zahlen können. Kurz vor der Abstimmung auf dem Capitol Hill in Washington setzte Churchill dem Projekt noch einmal in einem World Broadcast der BBC am 9. Februar 1941 den Stempel seiner aus Bild und Jargon gemischten Sprache auf. »Give us the tools, and we will finish the job.« »Gebt uns die nötigen Werkzeuge, dann werden wir den Job schon zu Ende bringen.« Vor so viel Zuversicht kapitulierten selbst die isolationistisch geprägten Legislatoren auf der anderen Seite des Atlantiks und verabschiedeten das Gesetz am 11. März 1941. Sie hatten guten Grund zuzustimmen. Schon 1940 arbeitete die amerikanische Luftfahrtindustrie zu 40% für Bestellungen aus England und 25% der Munitionsproduktion gingen an den gleichen Auftraggeber, damals noch gegen Bezahlung, für die London seine Goldreserven und wertvolle überseeische Beteiligungen plündern musste. Die unter dem Leih- und Pachtgesetz zu erwartenden britischen Mehraufträge, allein für Tausende von Flugzeugen, konnte Roosevelt wenige Tage vor der Wahl als eine willkommene Injektion für den amerikanischen Arbeitsmarkt anpreisen, ganz abgesehen davon, dass auch die amerikanische Verteidigung von der erhöhten Produktivität profitieren würde. Der offizielle Name von Lend-Lease hieß denn auch ein Gesetz zur weiteren Förderung der Verteidigung der Vereinigten Staaten. Im Laufe des Krieges unterzeichneten die USA mit insgesamt 20 Staaten Lend-Lease-Abkommen, auch mit der Sowjetunion nach dem Einmarsch der Deutschen im Juni 1941. Das war nicht Altruismus, sondern eine wohldurchdachte Politik zum nationalen Vorteil. Denn ehe mit dem Leih- und Pachtgesetz die eigenen Kräfte wie auch die der anderen Hitlergegner aufgerüstet wurden, hatte die US-Industrie weit unter Kapazität gearbeitet. Die Ausnutzung ihrer Fabriken lag bei 40 Wochenarbeitsstunden. Bis 1944 wurden es 90. 1940 meldeten sich noch 8,7 Millionen Menschen arbeitslos. Bis 1944 waren sie sämtlich in den Arbeitsprozess integriert. Und lag das Bruttoinlandsprodukt 1940 bei 88 Milliarden Dollar, so erreichte es binnen 4 Jahren 135 Milliarden Dollar. Roosevelts Wort vom Arsenal der Demokratie erhielt seine den Krieg entscheidende Bedeutung. Nirgends benötigte Churchill eine schnellere Entlastung als zur See im Atlantik. Um zu überleben, war England von gesichertem Nachschub über diese Verbindung angewiesen, für Nahrung, Rohmaterialien, Truppen und deren Ausrüstung. Was nützte der Erfolg am britischen Himmel, wenn die Insel durch das Zerschneiden ihrer Lebensader ausgehungert werden konnte? Es fehlte vor allem an Begleitschiffen für die gefahrvolle Durchquerung des Atlantiks. Dem Gegner war es gelungen, allein zwischen August und Dezember 1940 3 Millionen Bruttoregistertonnen an Nachschub zu versenken. Die Schlacht im Atlantik, wie er sie nennen sollte, beschrieb Churchill in seinen Kriegsmemoiren als das Einzige, was mir im Krieg wirkliche Angst einjagte. Demgegenüber verblasste in seinen Augen sogar die Gefahr einer deutschen Invasion. Nichts belegt dies besser als seine erstaunliche Entscheidung im August 1940, während die Battle of Britain gerade anhob und die deutschen U-Boote ihre Zerstörungskraft entfalteten, die größte verbliebene englische Panzertruppe nach Ägypten zu schicken, um einer drohenden Invasion Mussolinis zuvorzukommen. Tatsächlich musste Rommel 1941 in Nordafrika eingreifen, um die bereits im Dezember 1940 von der britischen Armee geschlagenen italienischen Truppen zu entsetzen. Im Atlantik kam alles auf die USA an. Washington versprach im Lend-Lease-Abkommen auch, bei der Begleitung der Konvois im Westatlantik einzuspringen. Mehr und mehr bewegten sich die USA, inoffizieller Verbündeter der Briten auf hoher See, in Richtung eines unerklärten Krieges mit Deutschland. Was den Alliierten half, war die Entschlüsselung des deutschen militärischen Codes, der Enigma-Maschine, in Bletchley Park in der Grafschaft Buckinghamshire. Ultra lieferte in die Downing Street täglich die neuesten Auswertungen, die Churchill jeden Morgen als erstes las. Ultra half den Krieg gewinnen, urteilte er später gegenüber Vertrauten. Das Geheimnis wurde erst 30 Jahre nach dem Krieg gelüftet. Auf der Weite des Nordatlantiks entwickelte sich zwischen 1941 und 1943 ein förmlicher Geheimdienstkrieg um Radiowellen. Ultra brachte immer nur für beschränkte Zeit Nutzen, wechselte die deutsche Seite doch regelmäßig ihren Code, dem man jeweils nur mit Verzögerung auf die Spur kam. Am wenigsten Anfang Februar 1942, als sich das neue System der deutschen Marine, Enigma M4, monatelang nicht entschlüsseln ließ. Die Verluste auf Seiten der Alliierten stiegen in dieser Zeit wieder sprunghaft an. Die Versorgungslage Englands wurde prekär. Erst im Dezember 1942 fanden die Kryptographen in Bletchley Park dank eines erbeuteten deutschen Wettercode-Buches Zugang zu Enigma M4 und konnten von da an fast zeitgleich die verschlüsselten Funksprüche entziffern. Der Akkordausstoß von amerikanischen Liberty-Schiffen und neuen Bombern verschaffte schließlich die zusätzliche Überlegenheit, die im Atlantik die Wende brachte. U-Boot-Verluste für den Gegner von solcher Zahl, dass Admiral Dönitz, der Chef der deutschen Marine, am 23. Mai 1943 die Schlacht einstellte. Es war eine der längsten Kampagnen des Zweiten Weltkrieges, eine für England potenziell tödliche Bedrohung. Ein fragwürdiger Verbündeter. Am Abend des 22. Juni 1941 trat Churchill vor das Mikrofon der BBC für einen weiteren World Broadcast. Heute um 4 Uhr früh hat Hitler mit einer Invasion die Sowjetunion überfallen. Es war keine Überraschung für mich, ergänzte er. Tatsächlich gab ich Stalin klare und präzise Warnungen vor dem, was bevorstand. Aber der russische Alleinherrscher hatte diese und ähnliche Hinweise aus anderen Quellen in den Wind geschlagen. Churchill stand vor einem Dilemma. Attestierter Antikommunist, der er war, musste ihn der neue Kampfgenosse gegen Hitler, die Sowjetunion, verlegen machen. So rettete er sich vor den Zuhörern in aller Welt in eine Apologie. An seiner Gegnerschaft zum Kommunismus lasse er nicht rütteln. Niemand hat in den letzten 25 Jahren konsequenter gegen den Kommunismus opponiert als ich. Ich werde kein Wort davon ungesagt machen, deklarierte er, um in seiner typischen Sprachlust fortzufahren, aber all das verblasst vor dem Schauspiel, das sich jetzt entfaltet. Die Vergangenheit mit ihren Verbrechen, ihren Torheiten und ihren Tragödien verschwindet wie ein Blitz. Ich sehe vielmehr die russischen Soldaten, wie sie an der Schwelle ihres Landes stehen, ihre Häuser zu schützen, in denen Mütter und Ehefrauen für die sichere Heimkehr ihrer Lieben beten. Ich sehe, wie gegen all das die Nazi-Kriegsmaschine ihren widerlichen Angriff führt. Mit ihren zackigen, die Hacken klickenden, dandygleichen preußischen Offizieren, frisch vom Niederwerfen Dutzender von Ländern. Ich sehe die stumpfen, gedrillten, widerstandslosen, im alliterierenden Original dull, drilled, docile, brutalen Massen der hunnischen Soldateska, wie sie sich wie ein Schwarm von Heuschrecken am Boden voranwälzen. Ich sehe deutsche Bomber und Piloten, immer noch leidend nach ihrer britischen Tracht Prügel, wie sie es genießen, ein leichter und sicherer zu treffendes Opfer vorzufinden. Bei einem Spaziergang auf dem Landsitz Chequers hatte Churchill am Abend vor Beginn des Unternehmens Barbarossa, des deutschen Überfalls auf Russland, im Gespräch mit John Colville gemeint, dass es für ihn nur ein einziges Ziel gäbe, die Vernichtung Hitlers. Sein Leben sei dadurch sehr vereinfacht worden. Selbst in dem Fall, dass Hitler sich zur Eroberung der Hölle entschließe, würde er, Winston, zumindest ein freundliches Wort für den Teufel einlegen. Vereinfachung des Lebens. Sahen es die Nationalsozialisten nach dem Überfall auf die Sowjetunion etwa ähnlich? Als Graf von der Schulenburg, Berlins Botschafter in Moskau, am Morgen des 22. Juni im Kreml eintraf, um der sowjetischen Führung offiziell mitzuteilen, dass man sich im Kriegszustand befinde, fragte ihn Außenminister Molotow, warum Deutschland überhaupt den Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion am 23. August 1939 eingegangen sei. Der Botschafter entgegnete, »Ich habe persönlich während der letzten 6 Jahre alles, was mir möglich war, unternommen, um die Freundschaft zwischen der Sowjetunion und Deutschland zu befördern. Aber man kann dem Schicksal nicht im Weg stehen.« Schicksal, Destiny, Churchills Lieblingswort. Das hatte auch Hitler für sich gepachtet, als Vorsehung. Stalins Vorschlag, britische Soldaten Seite an Seite mit der Roten Armee gegen die Deutschen kämpfen zu lassen, griff Churchill zwar nicht auf, aber er schickte schon im August 1941 den ersten Schiffskonvoi von den Orkney-Inseln in Richtung Murmansk mit 2 Geschwadern Hurricanes an Bord. Die arktische Versorgungsroute nach Murmansk sollte sich wetterbedingt und weil sie ständig im Visier deutscher U-Boote war, als die schwierigste Seepassage im Krieg überhaupt herausstellen. Für ihren neuen sowjetischen Kampfgefährten, den der US-Kongress ebenfalls ins Leih- und Pachtprogramm aufnahm, brachten die Alliierten große Opfer. Generalstabschef Alan Brooke, den wir als kritischen Begleiter Churchills bereits kennengelernt haben, kommentierte verärgert in seinem Tagebuch, »Wir lieferten Panzer und Flugzeuge, die wir nicht entbehren konnten, und als Folge erlitten wir schwerste Schiffsverluste. Von den Russen erhielten wir nur Kritik über unsere ineffizienten Konvois.« Stalin war anspruchsvoll. Im Laufe des Krieges erhielt Russland, wie Andrew Roberts in Hitler and Churchill Secrets of Leadership zusammenfasst, von den Briten und Amerikanern, das meiste von den letzteren, 5.000 Panzer, 7.000 Flugzeuge, 51.000 Jeeps und 51 Millionen Paar Stiefel. Auch Ultra-Ergebnisse über deutsche Pläne an der Ostfront wurden Stalin zugespielt, was ihm besonders vor und während der Panzerschlacht bei Kursk im Juli 1943 große Dienste leistete. In England dominierten nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion pro-russische Gefühle. Beaverbrook, der für die Rüstung zuständige Minister, rief im Herbst 1941 eine Panzer-für-Russland-Woche aus, und Clementine Churchill begann, mittels ihres Fonds Aid to Russia, Spenden für das sowjetische Rote Kreuz zu sammeln. »Thank God for Russia«, resümierte Home Intelligence im Februar 1942 die Stimmung auf der Insel. Auf dem Dreiergipfel in Teheran im Dezember 1943 überreichte Churchill im Namen von König George VI. Stalin ein eigens für ihn gestaltetes Stalingrad-Schwert. Das britische Informationsministerium nährte die freundliche Einstellung zu Moskau kräftig, zum Beispiel durch eine Propagandabroschüre, wie die ideologische Furcht vor den Sowjets zu überwinden sei, etwa mit dem Argument, Behauptungen über den roten Terror, die stalinschen Säuberungen der 30er Jahre, sei nichts weiter als Nazi-Erfindungen. Solche gezielte Desinformation empörte niemanden mehr als einen Schriftsteller wie George Orwell. Er hatte seine antikommunistische Parabel »Farm der Tiere« in den Monaten von November 1943 bis Februar 1944 geschrieben, als Stalin sich unter den Briten höchster Beliebtheit erfreute, namentlich unter Intellektuellen, was Orwell, selbst einer ihrer Besten, besonders abstieß. Aber in keinem Verlag konnte er seinen neuen Roman unterbringen. Man lehnte das Manuskript ab aus Furcht, ein solches Buch könnte die Allianz zwischen den USA, Großbritannien und der Sowjetunion nur stören, noch dazu in einem Moment, in dem das Leiden der russischen Bevölkerung auf der Insel eine Welle der Solidarität auslöste. Am 7. Juli 1944 erhielt Orwell auch einen Absagebrief von T.S. Eliot, dem Hohepriester alles Literarischen, der damals als Direktor im Verlag Faber & Faber arbeitete. Eliot beginnt sein Schreiben mit einem Kompliment an den Autor und sein glänzendes Stück Literatur. Die Haltung Orwells interpretiere er als allgemein trotzkistisch. Aber auf welcher Seite stehe das Buch eigentlich? Auf der Seite derer, die einen reineren Kommunismus wünschen? Oder auf der Seite jener, die sich Sorgen um die Zukunft kleinerer Nationen machen? Was Eliot meinte war, ein trotzkistischer Autor beim tiefbürgerlichen Faber & Faber? Undenkbar. Churchill seinerseits hatte 1943 an seinen Verlag geschrieben, er wolle jetzt kein Buch mehr verfassen über Europa seit der russischen Revolution, worüber er noch 1939 einen neuen Vertrag abgeschlossen hatte. Soll ich, so schrieb er, den Horror der russischen Revolution jetzt hochbringen? Meine ganze Auffassung hat sich geändert. Die Synopse, die vorgeschlagene Gliederung des Buches, die einmal galt, ist jetzt tot. So sollte sich der Angriff Hitlers auf die Sowjetunion, zunächst eine strategische Entlastung für Churchill, zu einer zum Glück nur vorübergehenden Belastung für die Freiheit der Rede in England entwickeln. Erst 1945 veröffentlichte Secker & Warburg Animal Farm. Da hatte sich das Klima schon wieder gewandelt und mit der sowjetischen Besetzung Osteuropas legte sich der Schatten des Kalten Krieges düster auf das zeitgenössische Gemüt. Was 1944 noch unerwünscht war, wurde ein Jahr später zu einem prophetischen Text. Atlantic Charter und Pearl Harbor. Roosevelts Annäherung an einen Quasi-Kriegszustand an der Seite Englands war ein sichtbares Anzeichen, dass es nicht mehr reichte, auf die wachsende Bedrohung durch Nazi-Deutschland nur ad hoc zu reagieren. Eine größere Vision war nötig, um der Welt zu erläutern, worum es den Angloamerikanern bei diesem Krieg ging, in den Amerika offiziell noch gar nicht eingetreten war. So vereinbarten der Präsident und der britische Premierminister ein Rendezvous, ihr erstes, in der Placentia-Bucht an der Küste Neufundlands. Das Treffen unter dem Codenamen Riviera dauerte vom 9. bis zum 14. August 1941. Churchill hatte mit der Prince of Wales gut eskortiert den Atlantik überquert. FDR erwartete ihn auf der amerikanischen Augusta. Auch die führenden Militärs waren dabei, zu ihrem ersten Joint Staff Meeting. Die Atlantic Charter, das Resultat dieser Begegnung, war kein formelles Dokument, verabschiedet und unterschrieben, sondern ein per Kopie an die Medien ausgehändigter Text. Eigentlich eine gemeinsame Presseerklärung, die etwas nebulös abgefasst war. In 8 Punkten gaben die beiden Anführer des Westens allgemeine Prinzipien ihrer Regierungen bekannt. Viele Ideen der 1945 gegründeten Vereinten Nationen waren hier vorformuliert. Andere Ideen, so die 4 Freiheiten aus Roosevelts Rede zur Lage der Nation vom Januar 1941, neu bekräftigt. Punkt 1 und 2 riefen nach Verzicht auf die gewaltsame Aneignung von Territorien, 2 und 3 hatten mit Menschenrechten und der Selbstbestimmung der Nationen zu tun, 4 und 5 postulierten Freihandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit, 6 bis 8 behandelten allgemeine Fragen, Frieden, Freiheit von Furcht und Not, Abrüstung und ein System kollektiver Sicherheit. Zündstoff enthielten vor allem der zweite und der dritte Punkt der Charta, obwohl sie im Wortlaut unanstößig klangen. Die beiden Länder wünschen keinerlei territoriale Veränderungen, die nicht im Einklang mit den in voller Freiheit ausgedrückten Wünschen der betroffenen Völker stehen, hieß es unter zwei. Und im dritten Grundsatz, sie achten das Recht aller Völker, sich jene Regierungsform zu geben, unter der sie zu leben wünschen. Inoffiziell erhoben Polen und Tschechen Einwände. Was hieß im Einklang mit den Wünschen der betroffenen Völker? Auch der Deutschen? Dann stand es mit den polnischen Hoffnungen auf Schlesien, Pommern und Danzig sowie den tschechischen auf das Sudetenland schlecht. Auch Stalin machte später geltend, man müsse insbesondere in Polen und dem Baltikum jeweils im Einzelfall entscheiden, ob die Atlantik-Charta auf sowjetisches Interessengebiet angewendet werden könne oder nicht. Solche Einschränkungen machte auch Churchill. Dem Unterhaus teilte er am 9. September mit, man habe bei Punkt 3 vor allem an die Staaten und Nationen Europas gedacht, die gegenwärtig unter dem Nazi-Joch leiden. Keineswegs gelte diese Passage für Länder, die der britischen Krone Treue schulden. Indien reagierte mit großer Verärgerung darauf, dass die Ideale der Atlantik-Charta auf sein Gebiet nicht zutreffen sollten. Auch die amerikanische öffentliche Meinung wich, wie Roosevelt selbst, in der Frage der britischen Kolonien scharf von Churchill ab. Der Dissens in diesem Punkt legte sich im Verlauf des Krieges oft erschwerend auf die Beziehungen zwischen Roosevelt und Churchill, doch nie bis zum Zerwürfnis. Dafür war beiden die Zusammenarbeit zu wertvoll. Vorrang hatte die endgültige Zerstörung der Nazi-Tyrannei, wie Churchill in einem World Broadcast vom 24. August 1941 festhielt. In diesem Radioresümee seines Treffens mit FDR setzte er sich deutlich von einer Strategie des Ersten Weltkriegs ab. Es sei nicht die Absicht der beiden Kriegspartner, den deutschen Handel zu ruinieren durch allerlei Schranken und Hindernisse, wie das die Stimmung von 1917 verlangte. Vielmehr glauben wir, dass es nicht im Interesse der Welt ist, dass ein großes Land verarmt und von den Möglichkeiten ausgeschlossen sein sollte, durch eigenen Fleiß, eigenen Unternehmergeist, sich eine anständige Lebensqualität zu verdienen. Diese Botschaft wurde gleichzeitig in Tausenden von Flugblättern über Deutschland abgeworfen. Die Stabschefs ihrerseits einigten sich darauf, dass die USA, sollte es in Asien zum Krieg kommen, auf jeden Fall einer Strategie des Germany Europe First folgen würden. Fast war Churchill am Ziel. Am 7. Dezember 1941 griff die japanische Luftwaffe die pazifische Flotte der USA in Pearl Harbor auf Hawaii an. Der Moment, auf den Churchill immer gehofft hatte, der Eintritt Amerikas in den Krieg, war gekommen. Ein Stein fiel ihm von der Seele, wie er in seinen Kriegsmemoiren schrieb. Wir hatten also doch gewonnen. Ja, nach Dünkirchen, nach dem Fall Frankreichs, nach der schrecklichen Episode Oran, nach der Bedrohung mit Invasion, nach dem tödlichen Ringen im U-Boot-Krieg, nach 17 Monaten eines einsamen Kampfes und 19 Monaten meiner Verantwortung unter verzweifeltem Druck. Wir hatten den Krieg gewonnen. England würde leben, Großbritannien würde leben, das Commonwealth und das Empire würden leben. Hitlers Schicksal war besiegelt. Mussolinis Schicksal war besiegelt. Und was die Japaner anging, die würden zu Pulver zermalmt werden. Überschwemmt und gesättigt mit Gefühlen und Eindrücken ging ich zu Bett und schlief dankbar den Schlaf des Geretteten. Am 9. Dezember notierte sich Churchills Leibarzt, Lord Moran, in seinem Tagebuch: Er ist ein anderer Mann, seit Amerika in den Krieg eingetreten ist. Ein junger Mann. Die Müdigkeit und die Glanzlosigkeit sind aus seinen Augen verschwunden. Es war, als ob sich nach Pearl Harbor zwei heimliche Liebhaber endlich outen, sich offen zu ihrer Kampfbruderschaft bekennen durften. Am 22. Dezember bricht Churchill zum zweiten Mal in diesem Krieg in die neue Welt auf, diesmal zu einem Aufenthalt von 3 Wochen. Die Strategiegespräche vom August müssen intensiviert werden. Am 26. Dezember tritt er vor beide Häuser des US-Kongresses, strahlend im Bewusstsein seiner Popularität, und überschüttet die Legislatoren mit dem vollen Pomp seiner Sprache. Ich kann nicht umhin, darüber nachzudenken, amüsiert er die Zuhörer, dass, wäre mein Vater amerikanisch und meine Mutter britisch gewesen statt umgekehrt, ich hier aus eigener Laufbahn angekommen wäre. In dem Fall wäre dies nicht das erste Mal gewesen, dass sie meine Stimme zu hören bekommen hätten. Dann hätte ich aber auch keine Einladung nötig gehabt. Und wenn, wäre sie kaum einstimmig ausgefallen. Dem fügt er eine später berühmt gewordene Konfession an. Ich bin ein Kind des Unterhauses. Ich wurde im Hause meines Vaters dazu erzogen, an die Demokratie zu glauben. Vertraue den Menschen, war seine Devise. Mein ganzes Leben habe ich in vollkommener Eintracht verbracht mit den Strömungen auf beiden Seiten des Atlantik gegen Privileg und Monopol. Das war es, was man in Amerika hören wollte. Das Bekenntnis eines Mannes aus aristokratischem Stamm zur Demokratie und zum einfachen Bürger. Dieses Bekenntnis musste Churchill nicht heucheln. 30 Jahre zuvor hatte er als Handels- und Innenminister seinen reformerischen Elan und seinen anti-aristokratischen Furor glaubwürdig unter Beweis gestellt. Die umstrittenen Phasen seiner späteren Laufbahn spielten in diesem Augenblick keine Rolle. Auch nicht der unbereinigte Dissens über das britische Empire. Oder dass er sein Leben lang mit Dienern gesegnet war, die ihm alles abnahmen, selbst das An- und Auskleiden. Ein unvorstellbares Privileg im egalitären Amerika. Hier stand einfach ein Kriegsheld und Demokrat am Rednerpult. John Bull in Personifikation, ein halber Amerikaner dazu. Man erwies ihm die Reverenz. Wenige Tage später begab sich Churchill nach Ottawa, in die kanadische Hauptstadt, um auch dort auf Einladung vor dem Parlament zu sprechen. Genussreich rief er in Erinnerung, welche Botschaft er den französischen Generälen im Mai 1940 hatte zukommen lassen, dass England weiterkämpfen werde, wie immer Frankreich sich entscheide. Und diese Generäle sagten zu ihrem Ministerpräsidenten und dem gespaltenen französischen Kabinett, in 3 Wochen wird England der Hals umgedreht werden wie einem Huhn. Was für ein Huhn! Was für ein Hals! Some chicken, some neck! Lachen und Beifall belohnten die Pointe. Zurück in Washington, wo Churchill im Weißen Haus logiert, ergeht er sich in Gesprächen und Konferenzen, auch mit Vertretern der Vereinten Nationen, wie sich die Gegner der Achsenmächte nennen, die Gegner Deutschlands und Japans. Auch China ist dabei. Sie treffen sich zur Besiegelung der Idee der Atlantic Charter. Churchills Stenograf Patrick Kinner ist pausenlos gefordert. Der Premier durchlebt ein Hoch an Energie und Einsatz. Depeschen, Anweisungen, Briefe, Radioansprachen und Redemanuskripte. Er hört nicht auf, diktiert dem Sekretär noch durch die Tür seines Badezimmers, tritt aus dem Bad und diktiert weiter, splitternackt, wie sich Kinner später erinnert. Da klopft es an der Tür, herein ruft Churchill, doch der Präsident, denn er ist es, murmelt erschrocken eine Entschuldigung und will sich in seinem Rollstuhl entfernen. »Nein, nein«, antwortet der Brite, »Sie sehen doch, ich habe nichts vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu verbergen.« Wenige Tage nach diesem Vorfall, nach weiteren intensiven Gesprächen über die gemeinsame Strategie, sagt FDR zu Churchill, »Es ist ein großer Spaß, mit Ihnen im selben Jahrhundert zu leben.« Ein erstes Warnzeichen meldet sich, was Churchills Gesundheit angeht. Noch in Washington erleidet er Anfang Januar 1942 einen leichten Herzinfarkt, den Lord Moran auf Bitten des Patienten geheim halten muss. Es soll niemand beunruhigt werden, ausgerechnet jetzt, wo die neue Waffenbrüderschaft mit den Amerikanern vermehrt um die mit der Sowjetunion anzulaufen beginnt und enge Absprachen unter den 3-Achsen-Gegnern unverzichtbar werden. Churchill erholte sich schnell und kehrte am 13. Januar über Bermuda nach England zurück. Der Zweite Weltkrieg 4. Per aspera ad astra. Niederlagen und mehr. Man kann nicht umhin, kritisch zu fragen, ob sich Churchill überhaupt als Stratege klassifizieren lässt, bemerkte Sir Ian Jacob, stellvertretender Militärberater des britischen Kriegskabinetts, in seinem Beitrag für den mehrfach erwähnten Sammelband Action This Day. Er fährt fort, Sicher war er nicht diese ruhige, gesammelte, kalkulierende Persönlichkeit, die man sich unter dem Begriff gemeinhin vorstellt. Auch wog er nie sorgfältig die Ressourcen ab, die uns zur Verfügung standen, oder den Handlungsspielraum des Gegners, um diesen dann unter Konzentration aller Kräfte an einer ausgewählten Stelle zu treffen. Sein Geist hätte sich mit solchen theoretischen Ideen nie zufrieden gegeben. Er rief nach ständiger Aktion auf einer möglichst breiten Leinwand. Der Feind müsse permanent bluten und brennen, bleed and burn, ein Ausdruck, den er oft verwendete. Der Ausdruck kehrte sich erst einmal gegen Churchill selbst und sein Land. Im April 1941 hatte Hitler nach einem Staatsstreich in Belgrad Panzerdivisionen auf den Balkan geschickt, Jugoslawien besetzt und die Verbände rasch bis nach Südgriechenland vorstoßen lassen, wo sie sich mit den Truppen des verbündeten Italien vereinigten, das von Albanien aus in Griechenland eingefallen war. Churchill eilte herbei. Schließlich hatte man Griechenland 1939 die gleiche Beistandsgarantie gegeben wie Polen. Die Kräfte, die er abzweigte, kamen aus Nordafrika, wo er im Herbst 1940 die britische Militärpräsenz gestärkt hatte, um Italien in Libyen Paroli zu bieten. Aber die Rochade schwächte Churchill an zwei Enden. In Nordafrika fehlten ihm nun die Truppen, um Erwin Rommel und dem deutschen Afrikakorps Widerstand zu leisten. Und in Griechenland mussten die von General Archibald Percival Wavell, dem Befehlshaber der 8. Armee in Nordafrika, entsandten Truppen der erdrückenden Übermacht der Achsenmächte weichen und sich überhastet nach Kreta absetzen. Dort erwartete sie das nächste Desaster, als sie von deutschen Fallschirmjägern überwältigt zum kompletten Rückzug aus der Region gezwungen wurden, unter beträchtlichen Verlusten. Der arme Wavell. Seine in Afrika ohnehin überdehnten Kräfte wurden weiter geschwächt, als Churchill ihm in seiner rastlosen Art befahl, Truppen in den Irak abzuzweigen. Dort bekämpften die Briten auf der Seite von König Faisal eine Revolte, die drohte, sie von den für den Krieg dringend benötigten Ölquellen des Landes abzuschneiden. Auch nach Syrien und in den Libanon musste Wavell auf Churchills Geheiß in Palästina stationierte Einheiten, die ebenfalls seinem Oberbefehl unterstanden, entsenden. Dort leisteten jedoch die dem Vichy-Regime anhängenden französischen Streitkräfte großen Widerstand, was Churchill ungnädigerweise davon überzeugte, in Wavell den falschen Nordafrika-Kommandeur vor sich zu haben. Im Juni 1941 ersetzte er ihn durch General Claude John Eyre Auchinleck, der bis dahin Chef der Indian Army gewesen war. Wavell und Auchinleck tauschten die Plätze. Nordafrika erwies sich als das Grab der Generäle, wie es ein Jahr später hieß, als auch Auchinleck dem unruhigen Kriegslenker in London nicht mehr genügte und seinerseits abgelöst wurde. Bleed and burn, das fiel auch in Südostasien auf Churchill zurück, wo Japan im Dezember 1941 nach seinem Einfall in Malaya auch Singapur bedrohte, das Gibraltar des Ostens, eine wichtige Basis für die Machtprojektion des Empire. Fast blind war der Premier davon ausgegangen, die britische Garnison in Singapur sei gut genug gesichert und auf der malaiischen Halbinsel würden die Truppen des Empire, vornehmlich Inder, standhalten. Als beides sich als Irrtum herausstellte, entsandte er hastig die 18. britische Division, die gerade rechtzeitig eintraf, um mitsamt den übrigen Empire-Verbänden in japanische Gefangenschaft zu geraten. Ähnlich war das Schicksal Singapurs. Schon im Dezember 1941 versanken die Schlachtschiffe Prince of Wales, Churchills Schiff beim Treffen mit Roosevelt in Neufundland, und Repulse, von Torpedoflugzeugen der japanischen Luftflotte getroffen, auf den Grund des Meeres. Ihre Entsendung nach Südostasien war eine Fehlkalkulation aufgrund ungenügender Abwägung unserer Ressourcen, wie Sir Ian Jacob in dem oben zitierten Beitrag resümierte. Auf Malaya und in Singapur gerieten 130.000 Soldaten aus Großbritannien und dem Empire in Gefangenschaft. Das Desaster war den Anzac-Ländern, Australien und Neuseeland eine Lehre, nicht mehr dem Mutterland im fernen Europa zu trauen, wenn es um die Sicherung des eigenen Raumes ging. Beide unterstellten sich in der Folge, dem amerikanischen Oberkommando im Pazifik. Der japanische Vormarsch in Malaya und Rommels Druck auf die britischen Kräfte in Libyen, die weiter und weiter nach Osten zurückwichen, beunruhigte zunehmend das Parlament. Sollte man nicht besser die Verantwortung für die Verteidigung in militärische Hände legen? Das führte am 29. Januar 1942 zu einem Misstrauensvotum gegen Churchill und seine Allparteienregierung, das zwar angesichts der Kräfteverhältnisse im Unterhaus keine Aussicht auf Erfolg haben konnte, aber erneut unter Beweis stellte, dass die demokratische Regel der Kontrolle der Exekutive durch die Legislative ihre Gültigkeit behielt, auch im Krieg. In der Debatte setzte Churchill das Demokratieargument geschickt zu seinem Vorteil ein. »Sir«, so wandte er sich an den Speaker des Unterhauses, »in keinem Land der Welt würde zur jetzigen Zeit eine Regierung im Krieg sich einer solchen Belastung aussetzen. Keine Diktatur, die um ihr Leben kämpft, würde es wagen, eine solche Debatte zuzulassen. Sie erlauben ja nicht einmal die freie Übermittlung von Nachrichten«, oder auch nur das Anhören ausländischer Radiosendungen. Aber hier, in diesem unseren Land, ist das Unterhaus zu jeder Zeit der Herrscher über das Leben der Regierung. Über die Lage in Afrika könne er nicht sagen, erläuterte Churchill, was so viel hieß wie, sie war beklagenswert. Aber dann spendete er dem Kommandeur des Deutschen Afrikakorps, Erwin Rommel, ein erstaunliches Kompliment, das viel aussagt über Churchills Ritterlichkeit gegenüber einem hartkämpfenden Gegenüber. »Wir haben es mit einem wagemutigen und geschickten Gegner zu tun. Und wenn ich das über das Chaos des Krieges hinweg sagen darf, einem großen General.« Die Fairness hatte es Churchill geboten, den Gegner zu rühmen, und das in einer Stunde, in der er selbst zu Hause unter Beschuss stand. Auch wenn das Votum nach dieser Debatte klar für Churchill ausfiel, nur eine Stimme wurde gegen ihn registriert, wusste er, dass er nicht mehr viele Rückschläge einstecken durfte. Einer stand ihm noch bevor, ein besonders bitterer, der Verlust von Tobruk in der Cyrenaika im heutigen Libyen an Rommels überlegene Streitkräfte am 21. Juni 1942. Das war das Signal für Churchill, dass es Zeit war, an der britischen militärischen Spitze in Nordafrika erneut aufzuräumen. Es war ein ständiges Karussell, das der Premierminister da bediente. Im August, auf dem Weg nach Moskau zu seinem ersten Treffen mit Stalin, flog er erst einmal nach Kairo, um Auchinleck seine Demission mitzuteilen. General William Gott rückte nach, aber er kam auf dem Flug nach Ägypten ums Leben, als seine Maschine über dem Mittelmeer abgeschossen wurde, auf der gleichen Route, die Churchill selbst einen Tag vorher genommen hatte. Durch dieses Unglück erhielt General Bernard Montgomery, der sich schon bei der Evakuierung aus Dünkirchen einen Namen gemacht hatte, seine große Bewährungschance als Anführer der 8. Armee. Während General Harold Alexander als Oberbefehlshaber für Nordafrika in Kairo installiert wurde. Monty sollte sich als Churchills beste Personalentscheidung überhaupt herausstellen. Der General und spätere Feldmarschall war ungeduldig wie er selbst, entscheidungsfreudig, ein Draufgänger und Egomane. Ihm gelang es, die schwindende Moral der 8. Armee aufzubauen und Rommel schließlich Anfang November 1942 in der zweiten Schlacht von El Alamein zu schlagen, unter massivem Einsatz von Panzern. Wenige Tage später begann Operation Torch, die Landung der Amerikaner in Marokko, die Churchill während einer Rede im Londoner Mansion House mit einem Bonmot kommentieren sollte. Dies mag nicht der Anfang vom Ende sein, aber es ist das Ende vom Anfang. Diplomatie auf Reisen. So erleichtert Churchill war, 1941 mit der Sowjetunion und den USA zwei neue Verbündete im Kampf gewonnen zu haben, so wenig konnte er sich verhehlen, dass Englands Gewicht im Verbund der großen drei, die jetzt den Achsenmächten die Stirn boten, über kurz oder lang in dem Maße abnehmen würde, wie das der beiden anderen wuchs. Es war jedoch noch ein beträchtlicher Weg, ehe er auf der Dreierkonferenz in Teheran Ende November 1943 einsehen würde, was für ein kleines Land England doch ist. Auf der einen Seite der große russische Bär mit seinen ausgestreckten Tatzen, auf der anderen der großartige amerikanische Büffel. Und zwischen beiden der arme kleine englische Esel. Der einzige, der den richtigen Weg nach Hause kennt. So Churchills rückblickende Worte in einem Gespräch mit Violet Bonham Carter am 1. August 1944. Der Glühwurm von anno 1906 und der kleine englische Esel 1943. Zwei unterschiedliche Bilder, und doch hatte sich nichts geändert an Churchills Überzeugung von seiner und Englands Mission in der Welt. An die Stelle des magnetischen Redners, der seinem Land das Rückgrat gestärkt hatte, trat jetzt aber ein anderer Churchill, der rastlos Reisende, der seiner Gesundheit nicht achtend unermüdlich Fäden knüpfte und persönlich Botschaften von einem Verbündeten zum anderen trug, von einer Hauptstadt in die andere, ein Globetrotter in strategischen Geschäften, mit der Wirkung seiner Persönlichkeit als wichtigster Waffe. 11-mal traf er mit Präsident Roosevelt zusammen. Davon 7-mal in den USA. Die Behinderung des Präsidenten, die er von einer Polioerkrankung davongetragen hatte, schloss naturgemäß aus, dass dieser sich ebenso oft auf Reisen begab. Ausnahmen waren Casablanca und Teheran 1943 sowie Jalta auf der Krim im Februar 1945. Da war Roosevelt bereits vom Tode gezeichnet. Stalin, der das Fliegen scheute, kehrte Russland im Krieg überhaupt nur einmal den Rücken, für die Reise nach Teheran im Herbst 1943. Und Moskau verließ er auch zum Dreiergipfel in Jalta, aber das war schon alles an Reisetätigkeit des Roten Zaren. Churchill kam ihm entgegen und besprach sich zweimal mit ihm in Moskau, 1942 und 1944, einmal 4, einmal 9 Tage lang. Allein in den ersten 4 Kriegsjahren absolvierte Churchill 180.000 Kilometer, was sich zu 33 Tagen auf See und 14 Tagen in der Luft addierte. Peter Alter spricht angesichts dieser Zahlen von einer hektischen Mobilität. Doch für den rastlosen Churchill in den späten 60ern seines Lebens wurde das Reisen zu einem unverzichtbaren Elixier, wenn nicht gar zu seiner Art, sich zu erholen, so seltsam das klingen mag. Darüber findet sich in Lord Morans Tagebuch im Januar 1943, Churchill und Roosevelt sind im marokkanischen Casablanca zusammengekommen, ein sprechender Eintrag. Was den Premierminister betrifft, so fallen seine Sorgen von ihm ab, sobald er dem Aktenstaub entkommen und London verlassen kann. Nicht nur, dass er das Abenteuer liebt, er fühlt auch, dass er gelegentlich ausspannen muss. Schon 1 oder 2 Wochen fern der Tretmühle sind eine Erholung. Er möchte die Vorstellung loswerden, dass in 24 Stunden noch mehr zu tun ist, als man beim besten Willen in sie hineinpressen kann. Vielleicht fühlt Roosevelt ebenso. Es ist der Trieb, auszubrechen, einmal tief Atem zu holen. Außerdem sind beide in gewisser Hinsicht nie erwachsen geworden. Es war bei Churchill auch ein Akt kalkulierter Machtpolitik, mit Diplomatie und Konferenzen Englands Gewicht unter den großen 3 zu behaupten. Die zweite Front. Churchill und Stalin im Streit. Auf allen Seiten war man sich einig, dass so rasch wie möglich eine zweite Front gegen Deutschland zu eröffnen sei, zur Entlastung der Russen, die unter heroischen Opfern Widerstand leisteten. Nur wann und wo? Churchill liebte das indirekte Vorgehen wie schon im Ersten Weltkrieg, als er die Deutschen bei Gallipoli zu treffen hoffte. Diesmal war es Nordafrika. Dort kämpften die Briten bereits gegen Mussolinis Truppen und den Wüstenfuchs Erwin Rommel. Für die Option Nordafrika als potenzielle zweite Front hatte man in Washington ursprünglich nicht viel übrig gehabt. Die Amerikaner zogen, wie Stalin, die direkte Route vor, durch Nordfrankreich, so schnell wie möglich. Churchill spielte wieder einmal den fliegenden Engländer. Auf einem Treffen in Washington im Juni 1942, es war der Tag, an dem Tobruk fiel, einigte er sich mit FDR endgültig auf die Nordafrika-Strategie, die Landung in Marokko Anfang November wo Dwight D. Eisenhower als Oberbefehlshaber die Kräfte von Vichy-Frankreich überwältigen sollte, um danach im Verbund mit den britischen Truppen Deutsche und Italiener aus Nordafrika zu vertreiben. Das würde freilich noch bis Mai 1943 dauern. Operation Torch wurde für den 8. November 1942 beschlossen. Eine Zäsur in der Kriegsführung des Westens. Und Churchill wird nach der erfolgreichen Landung der Alliierten und dem wenige Tage davor erzielten Sieg über Erwin Rommels Afrikakorps trotzig verkünden können: Ich bin nicht der erste Minister des Königs geworden, um über die Liquidierung des Empire zu präsidieren. Noch nicht, aber bald. Vorerst oblag ihm die dornige Aufgabe, bei seinem nächsten Treffen mit Stalin diesem die enttäuschende Wahrheit über die zweite Front zu übermitteln. Die Reise nach Moskau im August 1942 über Gibraltar, Kairo, Teheran war eine dieser Strapazen, denen sich Churchill immer wieder mit Todesverachtung unterzog. Den Willen zur Härte im persönlichen Ertragen hatte sich schon der Junge angeeignet, wie wir sahen. Man flog in einem amerikanischen Command Liberator, normalerweise ein Truppentransporter mit Bombenlast. Die Maschine ist zugig, die Bombenschächte sind als rudimentäre Passagierplätze ausgelegt. Patrick Kinner, der Stenograf, erinnert sich, wie ein Mitglied der Delegation trocken anmerkte: Ich hoffe, der Pilot denkt daran, dass er diesmal Menschen transportiert, nicht Bomben. Der Liberator ist nicht geheizt, nicht schalldicht, und wegen des nicht vorhandenen Druckausgleichs tragen die Passagiere Sauerstoffmasken. In Kairo, wo Churchill die heikle Personalfrage an der Spitze der 8. Armee und des Oberbefehls in Ägypten zu lösen hat, erreicht ihn ein Brief von Clementine, die sich Sorgen macht um die Gesundheit ihres Mannes. Die eigentlich dramatische und sensationelle Etappe der Reise stehe ihm ja noch bevor. Dein Besuch in der Höhle des Ungeheuers. Dazu braucht es weitere 6,5 Stunden Flug nach Teheran, von dort noch einmal 10,5 Stunden bis Moskau. Zurück der gleiche Weg. Als er am 21. August wieder in London landet, nach 19 Tagen Abwesenheit, hat er 16.000 Kilometer zurückgelegt. Der Preis, Winston Churchill zu sein. Die 5 Tage in der Höhle des Ungeheuers vom 12. bis zum 17. August mit Averell Harriman, Roosevelts Land-Lease-Organisator, an seiner Seite gleichen einer Berg- und Talfahrt der Gefühle. Stalin spielt die Rolle des Good Cop, Bad Cop nach gewohnter Manier, einmal blaffend, dann schmeichelnd. Die Hebel seiner Emotionen legt er nach Belieben um. Zunächst reagiert er verdrossen, abweisend, als Churchill ihm als erstes eröffnet, dass eine zweite Front in Europa, wie der Sowjetherrscher sie sich denkt, 1942 nicht möglich sei. Dann heitert sich die Miene des Gastgebers ein wenig auf, als er von Operation Torch erfährt. Churchill erklärt ihm, diese sei der Angriff auf den Bauch des Krokodils, was er mit einer entsprechenden Zeichnung untermalt, damit seinem Gegenüber auch wirklich nichts entgeht. Um die gute Stimmung zu stützen, berichtet der Gast über die zunehmende Bombardierung Deutschlands, wo am 31. Mai der erste große 1000-Bomber-Angriff der Royal Air Force auf eine deutsche Metropole stattgefunden hat, auf Köln. Stalin ist beeindruckt. Aber am nächsten Tag kehrt er zu seiner Enttäuschung über den Aufschub einer neuen Front in Nordeuropa, die man ihm versprochen habe, zurück. Er erregt sich: Ihr Briten habt Angst vorm Kämpfen. Ihr solltet die Deutschen nicht für Supermänner halten. Ohne Kämpfen lässt sich kein Krieg gewinnen. Das muss man einem Churchill nicht sagen, der entsprechend zu einer Tirade der Empörung ansetzt. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch und hält Stalin in einem rhetorischen Sturzbach vor, was England seit Kriegsbeginn alles durchlitten habe, um den Nazis zu widerstehen. Als der Diktator erneut auf den fehlenden Kampfgeist der Briten und ihre angebliche Furcht vor den Deutschen abhebt, gibt Churchill ihm eine scharfe Antwort. Diese Bemerkung verzeihe ich Ihnen nur wegen der Tapferkeit der russischen Truppen. Stalin hat den Inhalt von Churchills Ausbruch kaum mitbekommen. Sein Dolmetscher konnte nicht Schritt halten. Aber er muss von Churchills Temperament beeindruckt genug gewesen sein, um zu antworten: »Ich verstehe nicht, was Sie da sagen. Aber weiß Gott, ich mag, wie Sie es sagen.« Churchill war nicht versöhnt. Seinem Stab verriet er: »Weiß Stalin nicht, mit wem er da spricht? Mit dem Repräsentanten des mächtigsten Empire, das die Welt je gesehen hat?« Noch aus seiner Datscha diktiert er ein Telegramm an Attlee. Sollen die Wanzen es doch mithören. Des Inhalts: »Wenn Stalin seine Attitüde nicht ändere, werde er Churchill einpacken und vorzeitig nach Hause zurückkehren.« Ähnlich taktierte 13 Jahre später Bundeskanzler Konrad Adenauer, als seine Gespräche in Moskau zur Heimführung deutscher Kriegsgefangener in einer Sackgasse festsaßen. Er ließ sein Gegenüber wissen, dass das Flugzeug zur Rückkehr bereitstünde, auch ohne Einigung. Prompt schaltete Stalin am Morgen danach auf freundlich und lud Churchill und die Delegierten zu einer Abschiedsgala in den Kreml. 7 Stunden Ausschweifung mit erlesenen Speisen und pausenlosen Getränken. Als Churchill um 3 Uhr morgens, 2 Stunden vor dem Rückflug, in seine Datscha zurückkehrte, fand ihn der britische Botschafter in Moskau, Clark Kerr, in triumphaler Stimmung. Ausgestreckt auf dem Sofa ließ er wissen, er habe mit Stalin eine Freundschaft zementiert und es sei ein Vergnügen, mit diesem großen Mann zusammenzuarbeiten. Eine dieser immer wieder überraschenden Kehrtwendungen von Churchills Meinungen. Dabei waren die Unterschiede zwischen beiden mitnichten ausgeräumt. Stalin nährte weiterhin sein Ressentiment wegen der Zweiten Front und Churchill machte noch keine Versprechen bezüglich der Gebiete im polnischen Osten, auf die Stalin im Gefolge des Nichtangriffspakts mit Deutschland aus dem August 1939 einen Anspruch zu haben glaubte. Casablanca und Casablanca. Der Flugplatz bei Oxford war winterlich, feucht und trüb. Der Premierminister war voller Lebensfreude, obwohl er eine schlechte Nacht hinter sich hatte. Im Heck des Bombers waren 2 Matratzen nebeneinander ausgelegt worden, eine für den Premierminister und eine für mich. Der Rest der Gruppe schlief in ihren Stühlen. Ich schoss aus meinem Schlaf hoch und entdeckte, wie der Premierminister auf Knien versuchte, den Luftzug mit einer Decke an der Seite des Flugzeugs zu stoppen. Er zitterte vor Kälte. Wir flogen immerhin mitten im Winter auf über 7000 Fuß in einer ungeheizten Maschine. Auch ich stand auf und wir kämpften beide, ohne viel Erfolg, gegen die kalte Luft. Der Premierminister ist bei dieser Art von Reisen im Nachteil, denn er trägt nachts nie etwas anderes als ein seidenes Hemd. Auf Händen und Knien rutschend gab er eine seltsame Figur ab, mit seinem großen, entblößten, weißen Hinterteil. Churchill war schon verstorben, als diese Beschreibung über den Anflug nach Casablanca im Januar 1943 aus der Feder seines Leibarztes Lord Moran in dessen Aufzeichnungen »Winston Churchill – The Struggle for Survival 1940-1965« erschien. Vieles an dem Buch hätte Churchill ob der unziemlichen Offenheit des Autors verärgert, und ganz so fiel auch die Reaktion der Churchill-Gemeinde aus. Heute gilt die Veröffentlichung des indiskreten Arztes als eine wertvolle zeithistorische Quelle, auch wenn manche seiner politischen Kommentare cum grano salis genommen werden dürfen. Denn Lord Moran war nicht Mitspieler, sondern Begleiter, und er redigierte und erweiterte seine Notizen an vielen Stellen im Nachhinein. Aber seine Gespräche mit Zeitzeugen oder mit Churchill selbst, sein Auge für Details, so in der oben wiedergegebenen Anekdote, ergänzen unser Bild der Epoche um viele, auch menschliche Einzelheiten, die oft unter der Darstellung der großen Politik verloren gehen oder gar nicht erst wahrgenommen werden. Sie erhellen, unter welchen Umständen sich einzelne Kriegsetappen abspielen konnten. Wer heute in ein Flugzeug steigt, kann nur erschrecken bei der Vorstellung, unter welchen Strapazen sich ein Staatsmann wie Churchill dem Abenteuer Langstreckenflug vor 70 Jahren unterzog. Er war ein Mann der Kontraste, liebte den Luxus und akzeptierte gleichzeitig die Härte der Umstände mit grimmiger Entschlossenheit, klaglos, stoisch. Das galt auch für Franklin D. Roosevelt, den an seinen Rollstuhl gefesselten Präsidenten, einen Mann von heroischer Selbstüberwindung. Churchill und er trafen sich vom 14. bis zum 23. Januar 1943 in dem nordmarokkanischen Casablanca, gut zwei Monate nach der Eroberung der von Vichy-Truppen besetzten Stadt durch Eisenhowers Kontingente. Auch die beiden französischen Generäle Giraud und de Gaulle wurden zeitweilig einbezogen, um sich über die Führung der Truppen von France Libre zu einigen. FDR war vor diesem Sprung über den Atlantik erst einmal im Flugzeug gereist, 1932, als er in Chicago erstmalig die Nominierung seiner Partei als Präsidentschaftskandidat entgegennahm. Seine Berater hatten ihm dringend von Casablanca abgeraten, doch ging es ihm wie Churchill. Er freute sich auf das Abenteuer, sein heimliches Verschwinden aus Washington, zumal er in dem fliegenden Schiff, einer Boeing 314, etwas komfortabler reiste als Churchill in seinem Liberator. Der Amerikaner brauchte 4 Tage für den Flug über Trinidad, Belém in Brasilien, Gambia an der afrikanischen Westküste und von da nach Casablanca. Als sich Harry Hopkins, Roosevelts rechte Hand, sein wichtigster Berater, heute fragte, ob er meine, dass diese Konferenz den Aufwand wert sei, lesen wir bei Lord Moran, grinste er über das ganze Gesicht. Der Präsident ist hier, weil er selbst reisen wollte. Er ist es müde, mich nach London und Moskau zu schicken. Er genießt die Dramatik einer solchen Reise. Man hat ihm immer gesagt, er dürfe nicht fliegen, es sei zu gefährlich. Dies ist seine Antwort. In der Geschichte des Films besitzt der Name Casablanca unverwelkten Ruhm durch den gleichnamigen Streifen, der im Herbst 1942 abgedreht worden war. Warner Brothers, dankbar für den höchst werbewirksamen Roosevelt-Churchill-Gipfel, setzte diesen zur Vermarktung von Casablanca ein und entließ den Film, welthistorisch geadelt, nach Beendigung der Konferenz in die Kinos. Die Wirkung dieses Leinwandklassikers war durchschlagend, was man auch von der Casablanca-Konferenz sagen kann, freilich in ernsterem Zusammenhang. Sie endete mit einer Deklaration, die Roosevelt plötzlich auf der Abschlusspressekonferenz, zur Überraschung auch von Churchill, vortrug, der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation Deutschlands und Japans. Hinter den Kulissen war man im alliierten Lager nicht sehr glücklich über diese Maxime. Man hielt sie für undurchdacht. Auch Eisenhower in Europa bat später um Modifikation, doch FDR ließ sich nicht bewegen. Dabei diente der Slogan den Nationalsozialisten als willkommenes Propagandainstrument, um den Kampfgeist im deutschen Militär bis zum Äußersten anzustacheln. Doch auf der Seite der Alliierten war jede Spur guten Willens gegenüber dem Kriegsgegner bis Anfang 1943 aufgebraucht. Vergessen war die Botschaft, die man nach dem Treffen in der Placentia Bay im August 1941 in Abertausenden von Flugblättern über Deutschland abgeworfen hatte. Die Alliierten werden keine Diskriminierung der Besiegten zulassen und Deutschland und den anderen Kriegsgegnern versprechen, sie könnten wieder dauerhaften Frieden und Wohlstand erreichen. In Stalingrad tobte ein Ringen auf Leben und Tod, und im Atlantik war es erst im Dezember 1942 nach verlustreichen Vormonaten gelungen, den neuen deutschen U-Boot-Code zu knacken und damit die tödliche Gefahr für Englands Versorgung abzuwenden. Die 9 Tage in Casablanca waren kein ungeschmälertes Fest der Eintracht. Erste Risse zeigten sich in der Special Relationship, wie Churchill die enge Kooperation mit den Amerikanern in seinen Kriegsmemoiren nennen sollte, seinem Hohelied auf die English-speaking peoples. Noch einmal setzten sich die Briten als Kriegsführer durch, mit ihrer Mittelmeerstrategie, dem Sprung von Tunis nach Sizilien und von da auf das italienische Festland. Es war seine, Churchills, zweite Front. Eine Kanalüberquerung nach Frankreich rückte damit in immer weitere Ferne. Churchill und seine Stäbe gruben sich ein, zum Verdruss der Amerikaner, die es schwer verwinden konnten, dass sie von ihrem Gegenüber strategisch überstimmt wurden. In einer Sitzung der Vereinten Generalstäbe kommt es fast zu Handgreiflichkeiten, so erhitzt sind die Gemüter. US-Flottenadmiral Ernest King wirft der britischen Seite vor, nicht energisch genug auf die Option, Nordfrankreich zuzugehen. worauf Feldmarschall Alan Brooke den Spieß umdreht und King vorhält, er favorisiere den amerikanischen Einsatz im Pazifik. In seinen Erinnerungen schrieb US-General Stilwell über diese Szene: Brooke wurde unangenehm und King war so richtig angespitzt und wund, fast wäre er über den Tisch auf Brooke zugeklettert. Gott, war der aufgebracht. Ich wünschte mir, er hätte ihm eine gelangt. Aber die Aufregung war unnötig. Die USA waren in der Tat stark im Pazifik engagiert, aber ohne der Verpflichtung auf Europe First oder Germany First untreu zu werden. Japan zu schlagen verlangte allerdings den Einsatz großer Ressourcen. Die amphibischen Boote, die man für eine frühzeitige Landung in Nordfrankreich 1943 gebraucht hätte, wurden vorerst vor allem im Pazifik eingesetzt, beim Springen von Insel zu Insel.